Geschichte, Heft 5, 2021. Die Plantagenets, Englands blutigste Dynastie. Von Richard Löwenherz zum Schottenschlechter Eduard dem I. Gelesen von Clemens Benke. Napoleon. Letzte Jahre, letzte Rätsel. Tod auf St. Helena. Vor 200 Jahren stirbt der einst mächtigste Mann Europas einsam auf einer unwirtlichen Insel im Südatlantik. Frankreichs Ex-Kaiser hinterlässt viele Spekulationen über sein Ableben. Von Franz Metzger. Eine Nachricht, kein Ereignis. Mit einer lässigen Handbewegung schiebt Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ehemaliger Außenminister und Elder Statesman des Königreichs Frankreich, die Depesche zur Seite und wendet sich Wichtigerem zu. Ähnlich ungerührt nehmen viele Zeitungsleser in den Kaffeehäusern von Paris und in anderen Hauptstädten Europas die kurze Meldung zur Kenntnis, die 1821 besagt, dass Napoleon Bonaparte, einstmals Kaiser der Franzosen, am 5. Mai dieses Jahres um 11:06 früh auf St. Helena verstorben sei. War das derselbe Napoleon, vor dem nur 6 Jahre zuvor ganz Europa zitterte und dem die Franzosen zugejubelt hatten? Wie kein anderer hatte Monsieur Bonaparte den alten Kontinent durchgerüttelt, zuerst auf den Kopf, dann neu so aufgestellt, dass alle Restaurationsversuche einer Zeit vor Napoleon vergebens bleiben würden. Napoleons Waffen waren die Bajonette seiner modern ausgerüsteten, hochmotivierten und von ihm glänzend geführten Armeen gewesen, die ihn scheinbar unbesiegbar machten. Aber wie derselbe Talleyrand ihm gegenüber einmal bemerkte, mit Bajonetten kann man vieles tun, nur nicht darauf sitzen. Und so trieb der selbsternannte Kaiser seine Soldaten immer weiter bis in die Katastrophe des russischen Winters hinein. Gegen den hier Geschlagenen wagten die Unterworfenen aufzubegehren. Ihrer Übermacht, gestützt vom Erzfeind Großbritannien, war auch ein Napoleon nicht gewachsen. Der besiegte Kaiser wurde zur Abdankung gezwungen, erhielt aber mit der Insel Elba ein nettes kleines Rentnerfürstentümchen. Zu klein für seinen Ehrgeiz. Als die Unzufriedenheit der Franzosen mit der erneuten alten Königsherrschaft immer deutlicher wurde, kam es zum wohl spektakulärsten Comeback der Weltgeschichte, das freilich nach nur 100 Tagen bei Waterloo ein blutiges Ende fand. Napoleon selbst überlebte auch diese Schlacht und stellte für die siegreichen Alliierten ein Problem dar, das die Briten in die Hand nahmen. Napoleons zweites und letztes Exil würde ihm keine Möglichkeiten geben, zu entweichen. Man hatte sich in London für St. Helena entschieden, ein knapp 124 Quadratkilometer großes Eiland im Südatlantik, fast 2000 Kilometer von der Küste Angolas entfernt. Wer dabei an ein Südsee-Idyll denkt, wäre allerdings bitter enttäuscht. Die gebirgige Insel ist von Stürmen gepeitscht, die ursprüngliche Vegetation weitgehend verschwunden. Bei der Ankunft Napoleons lebten auf der Insel neben der Militärgarnison, welche die wichtige Zwischenstation auf der Strecke zum Kap der Guten Hoffnung bewachte, ein paar hundert Siedler und ihre Sklaven. Am 15. Oktober 1815 betrat Napoleon die Insel nicht als ihr Herrscher wie auf Elba, sondern als Staatsgefangener, der sein neues Heim nur in einem engen Radius verlassen durfte. Dieses Heim war Longwood, das renovierungsbedürftige Herrenhaus einer Farm im windexponierten Bergland, der elendste Fleck der Insel, wie es der Graf Las Casas beschreibt, einer der 30 Getreuen, die Napoleon in die Verbannung gefolgt waren. Das Haus war zudem weit weg von der Hauptstadt Jamestown, dem einzigen Hafen. Longwood war geräumig und bot schlichten Komfort, war aber kein Vergleich zu den Schlössern, die Napoleon gewohnt war. Dazu Las Casas. Der Kaiser ist hier auf eine elende Hütte von einigen Fuß im Geviert beschränkt, die an einen öden Felsen gelehnt ist, auf ein Stübchen ohne Vorhänge, ohne Läden, ohne Gerätschaften. Die kleine französische Gesellschaft richtete sich ein und bemühte sich, eine Art Hofzeremoniell aufrechtzuerhalten. Der britische Gouverneur machte allerdings durch Kontrollbesuche, Postzensur, eine Sperrstunde und andere Schikanen klar, wie die Rollen verteilt waren. Das Leben an Napoleons Minihof spielte sich in öder Routine und gepflegter Langeweile ab. Mit Spaziergängen und gelegentlichen Ausritten suchte der Ex-Kaiser, sich fit zu halten. Es war aber nicht zu übersehen, dass es um seine Gesundheit nicht zum Besten bestellt war. Im Juni 1818 berichtet sein erster Arzt, der Ire Barry Edward O'Meara: »Ich traf ihn an beachtlichem Fieber leidend. Man sah ihm an, dass er starke körperliche Beschwerden litt.« Napoleon erholt sich zwar, es kommt aber zu Rückfällen. Im Frühjahr 1821 verschlechtert sich der Zustand des 51-Jährigen zusehends. Sein neuer Arzt Francesco Antomarchi und sein Adjutant Graf Montolon haben in ihren Aufzeichnungen die Symptome festgehalten, welche später die Medizindetektive beschäftigen werden. Kalte, trockene Haut, Übelkeit und Magenkrämpfe, Durchfälle und Erbrechen, schwacher Puls. In den Morgenstunden des 5. Mai kommt das Ende, von Antomarchi protokolliert. Langsamer, aussetzender, zuweilen röchelnder Atem. Beständige Krämpfe in und um den Magen. Ausstoßen schwarzer, scharfer und stinkender Stoffe. Es ist 6:11 Uhr. Napoleons Ende ist gekommen. Seine Lippen bedecken sich mit etwas Schaum. Er ist nicht mehr. Antomarchi fiel es dann auch zu, die Autopsie vorzunehmen. Er fand Tuberkulose in den Lungen und vereiterte Bronchien. Leber und Milz prall mit Blut gefüllt. Der Mageninhalt war mit sehr dickem, kaffeesatzartigem Schleim gemischt. Der Magen selbst von einem krebsartigen Geschwür besetzt. Magenkrebs war denn auch die Diagnose und der Leichnam wurde in St. Helena beigesetzt. Was aber hatte den Krebs ausgelöst? Ein Verdacht fällt auf das Abführmittel Calomel, das Napoleon regelmäßig in extrem hohen Dosen zu sich nahm. Zudem war Mandelmilch ein Lieblingsgetränk des Ex-Kaisers. Mandeln enthalten Blausäure, Calomel umfasst Quecksilbersalze als Wirkstoffe. Aus beiden kann sich Quecksilbercyanid bilden, ein Gift, das Krebs und innere Blutungen auslösen kann. War sich Antomarchi dessen nicht bewusst? Und warum gab er Napoleon Calomel-Dosen, die mehrfach über dem üblichen lagen? Für Verschwörungstheoretiker, die an eine Ermordung Napoleons glauben, steht der Arzt ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Eine überraschende Wendung ergab sich 120 Jahre, nachdem Napoleons Leichnam 1840 nach Frankreich zurückgeführt und im Invalidendom beigesetzt worden war. Dem schwedischen Zahnarzt und Napoleon-Fan Sten Forsewitt war es gelungen, eine Haarlocke des Verstorbenen zu ergattern. Ein kanadisches Labor, das die Locke mit modernsten Mitteln untersuchte, verkündete 1960 die Sensation. Der Arsengehalt der Haare lag mehr als 10-fach über dem normalen. Napoleon mit Arsenik vergiftet, ging als Schlagzeile um die Welt und löste umgehend die Jagd auf den Giftmischer aus. Antomarchi galt weiter als Hauptverdächtiger. Aber auch Graf Montolon rückte in den Fokus der Ermittler, da ihm die Kontrolle über die Lebensmittel anvertraut gewesen war. War der Adjutant ein Agent der Briten gewesen? Aber womöglich war es gar kein Mordanschlag? Wissenschaftsdetektive sehen einen ganz anderen Täter am Werk. Napoleon hatte Longwoods Räume, das Schlafzimmer eingeschlossen, in seiner Lieblingsfarbe grün dekorieren lassen. Das populärste Produkt dafür war damals Schweinfuttergrün, eine Farbmischung auf Arsenbasis. Das hochgiftige Mineral könnte sich im extrem feuchten Klima St. Helenas leicht aus Anstrich oder Tapete gelöst haben. Das ständige Einatmen hätte zu einer schleichenden Vergiftung Bonapartes führen können. Ob durch Mord oder Unfall, eine Arsenvergiftung galt nun weitgehend als wahrscheinlichste Todesursache, zumal weitere Haarproben Napoleons aus der Exilzeit einen erhöhten Giftgehalt bestätigten. Aber gerade die Suche nach möglichst viel Vergleichsmaterial versetzte dieser Theorie einen schweren Schlag. Auch in Napoleons Haaren aus der Zeit vor St. Helena war der Arsengehalt hoch, wie auch in den Haaren seiner Angehörigen und anderer Zeitgenossen, weitaus mehr Arsen zu finden ist als heute normal. Medizindetektive bestätigten zudem die Todesursache von Napoleons Vater. Er war mit 38 Jahren an Magenkrebs gestorben. Das Szenario zu Napoleons langem Sterben könnte also so ausgesehen haben. Durch seine Lebensweise, tagelang im Sattel, unregelmäßige, hastige Wahlzeiten, entwickelte der Kaiser chronische Verstopfung, die er mit aggressiven Abführmitteln bekämpfte. Die Folge waren Geschwüre, die sich schließlich mit oder ohne genetische Veranlagung zu einem Krebs entwickelten, der durch Quecksilbercyanid vorangetrieben wurde. Hinzu kam die Schwächung des Immunsystems durch eine chronische Arsenbelastung, die, aus welchem Grund auch immer, auf St. Helena zunahm. Die letztliche Todesursache nach Übereinstimmung der Mehrzahl heutiger Forscher lautet Magenkrebs. Ganz vom Tisch ist dadurch fremdes Eingreifen aber keineswegs. Da wären zum einen die zumindest fragwürdigen Behandlungsmethoden Anton Marchis. Und der Straßburger Toxikologe Pascal Kinz weist beharrlich auf die Ergebnisse seiner eigenen aufwendigen Haaranalysen hin. Bei den festgestellten Arsenspuren handele es sich zu 97% um mineralisches Arsen und nicht um organisches, wie es sich im Schweinfurter Grün, in Seefrüchten oder im Trinkwasser findet. Eine Zufuhr aus der Umwelt wäre demnach auszuschließen. Da auch keines der ihm verabreichten Medikamente Arsen enthielt, müsse das Arsen Napoleon also gezielt verabreicht worden sein. Kinz Bitte, weitere Untersuchungen am Leichnam vornehmen zu lassen, werden von den Behörden in Paris aber regelmäßig abgelehnt. Kinz? Es gibt in Frankreich kein Interesse dafür. Die sagen halt, es war Krebs. In vino veritas. Geld schlägt Glauben. Als die Muslime Sizilien von den Byzantinern erobern, scheint es vorbei zu sein mit dem Weinexport. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wasser predigen und Wein saufen? Was hierzulande immer mal wieder Politikern zum Verhängnis wird, kann man sich bei den Menschen muslimischen Glaubens schwer vorstellen. Der Islam verbietet den Alkoholgenuss, nicht aber den Export. Zumindest war das so im 9. Jahrhundert auf Sizilien. Und die Qualität soll auch noch viel besser gewesen sein als das, was zuvor auf der Insel produziert worden war. Forscher der Universität York haben über 100 Amphoren untersucht, die in der Zeit vom 5. bis 11. Jahrhundert auf Sizilien hergestellt oder von dort importiert wurden. Sie entdeckten chemische Spuren aus Weinrückständen und folgern nun daraus, dass Sizilien unter islamischer Herrschaft nicht nur weiter Wein produziert hat, sondern dass sich der Handel im Vergleich zur byzantinischen Zeit sogar intensiviert hat. Außerdem sollen die Muslime den Weinanbau verfeinert haben. Die Qualität des Rebensaftes soll während ihrer Herrschaftszeit gestiegen sein. Exportiert wurde der Wein in die christlichen Regionen rund um das Mittelmeer. Chronik im Mai. 26.05.1521. Einen Tag nach dem Ende des Reichstages zu Worms wird das Wormser Edikt veröffentlicht. Demnach ist der Reformator Martin Luther auszuliefern, sollte man seiner habhaft werden. Er darf nirgends übernachten, die Lektüre und die Verbreitung seiner Schriften sind verboten. Das Edikt ist auf den 8. Mai rückdatiert. 24.05.1571. Im russisch-krim-tatarischen Krieg erreichen die Tataren Moskau und setzen die Stadt in Brand. Erst über ein Jahr später in der Schlacht bei Molodi können die Russen unter Iwan dem Schrecklichen die Tataren besiegen. Der Zar selbst ist zeitlebens ein Tyrann und lässt viele tausend unschuldige Menschen ermorden. 9.5.1671. Der Ire Thomas Blood steht mit Komplizen Englands Kronjuwelen. Er wird gefasst, dann aber von König Karl II. Wegen seiner Kühnheit begnadigt. 29.5.1921. Bei einer Volksabstimmung in Salzburg votieren mehr als 99% der Bevölkerung für den Anschluss an das Deutsche Reich. Im April gab es in Tirol ein ähnliches Resultat. Die Abstimmungen bleiben politisch folgenlos, zeigen aber, dass der Anschlussgedanke schon vor Hitlers Machtergreifung populär ist. 13.5.1971. Erstmals wird die Spielshow Dalli Dalli im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Moderator Hans Rosenthal führt bis zum 11. September 1986 durch 153 Sendungen. Rosenthal, der im Holocaust viele Angehörige verloren hat und selbst knapp dem Tod entkommen ist, stirbt 1987 an Magenkrebs. Zeitzeichen 31.05.1921. Keine Rassenunruhen, sondern Lynchjustiz. Vor 100 Jahren brennt ein weißer Mob in Tulsa, USA, das Schwarzenviertel nieder und tötet viele Menschen. Zwei Schulen gibt es in Greenwood, einem wohlhabenden Stadtteil von Tulsa, Oklahoma, ein Krankenhaus, 13 Kirchen, ein Theater und eine Bibliothek. Fast alle 11.000 Bewohner haben eines gemein. Sie sind schwarz. Black Wall Street wird das Areal genannt, das ein afroamerikanischer Unternehmer Jahre zuvor erworben und ausgebaut hat und das vielen Weißen ein Dorn im Auge ist. Vor allem in den Südstaaten gelten nach wie vor Rassentrennung und Diskriminierung. Als am 31. Mai 1921 ein Zeitungsartikel erscheint, in dem ein schwarzer Schuhputzer verdächtigt wird, eine 17-jährige Weiße vergewaltigt zu haben, schlagen Misstrauen und Neid in pure Gewalt um. Tausende Weiße ziehen in der Nacht plündernd und schießend durch die Straßen. Als sich ihnen mehrere hundert Schwarze entgegenstellen, kommt es zu einem Blutbad. Schätzungsweise 300 Menschen sterben, etwa 8000 Afroamerikaner werden obdachlos. Die Mörder werden nie zur Rechenschaft gezogen, die Schäden nie beglichen. 2003 wird eine Klage auf Entschädigung abgelehnt. Ansprüche seien längst verjährt. Frage des Monats. Warum heißt es, den Buckel herunterrutschen? Du kannst mich mal. So würden wir die Redewendung auf Neudeutsch umschreiben. Dabei hat sie ursprünglich so gar nichts mit negativer Gleichgültigkeit und der Präsentation des Allerwertesten zu tun. Im frühen Mittelalter hatten Kampfschilde auf der Vorderseite Wölbungen, die Schildbuckel. Wenn der Feind gegen die Schilde anstürmte, wurden sie zur Verteidigung in einer Phalanx aufgereiht. Der Gegner blieb daran hängen, wurde von den dahinter in Deckung stehenden Speerträgern durchbohrt und rutschte, zumeist tot, über diesen Buckel zu Boden. Die Assoziation des Buckels mit dem menschlichen Rücken und Hintern kam erst im 15., 16. Jahrhundert. Die Plantagenets, blutige Könige. Sie herrschen im Hochmittelalter 245 Jahre lang über England, führen ständig Kriege und Bürgerkriege und prägen Großbritannien bis heute. Eleonore, die Begründerin der Plantagenets. Sie ist eine der wirkmächtigsten und skandalösesten Frauen des Mittelalters. Eleonore von Aquitanien ermöglicht ihrem Mann Heinrich Plantagenet den Aufstieg zum König von England, revolutioniert dann gegen ihn und lenkt die Geschicke seiner Nachfolger, Richard Löwenherz und Johann Ohneland. Von Mareike Pohl. Die Hochzeit in der Kathedrale von Poitiers ist schlicht und improvisiert. Am Altar steht die 28-jährige Eleonore von Aquitanien und hofft auf eine bessere Zukunft, auf eine bessere Ehe. 15 Jahre lang war sie Königin von Frankreich an der Seite eines Mannes, der so wenig zu ihr passte. Ludwig VII. Von Frankreich hatte seine Jugend im Kloster verbracht. Er liebte es zu beten, speiste wie ein Mönch und trug gerne eine Kutte. Da wundert es wenig, dass Eleonore in 15 Jahren Ehe nur 2 Töchter geboren hat, wofür man freilich ihr die Schuld gab. Später soll sie gesagt haben, sie habe keinen Mann, sondern einen Mönch geheiratet. Sie selbst war in völlig anderen Verhältnissen aufgewachsen. Am Hof der aquitanischen Herzöge ging es leger zu. Eleonores Großvater war ein berüchtigter Schwerenöter und berühmter Troubadour. Einmal schlug er vor, ein Kloster einzurichten, wo statt Nonnen Nutten wohnen sollten. Für die rigiden Moralvorstellungen der Kirche hatte er wenig übrig. In Eleonores Ahnenreihe gab es zudem viele selbstbewusste Frauen, die sich in die Politik einmischten. Im März 1152 wird die Ehe zwischen dem frommen Ludwig und der lebenslustigen Eleonore annulliert. Er kann eine andere heiraten. Sie erhält Aquitanien zurück und eine trügerische Freiheit. Die Herzogin ist nicht so naiv zu glauben, ohne Ehemann bleiben zu können. Gleich 2 Möchtegern Freier sind der begehrten Erbin auf den Fersen, um sie zur Ehe zu zwingen. Doch diesmal wählt Eleonore ihren Partner selbst, Heinrich Plantagenet, Herzog der Normandie und Graf von Anjou. Ob Eleonore Heinrich attraktiv fand mit seinen sturmgrauen Augen, dem feuerroten Haar und seiner kräftigen Statur? Die beiden hatten sich im Vorjahr in Paris kennengelernt, zu einem Zeitpunkt, als die Ehe mit dem französischen König schon am Ende war. Der 9 Jahre jüngere Heinrich Plantagenet ist alles, was Ludwig nicht ist. Dynamisch, draufgängerisch, ein Machertyp. Ein tollkühner Reiter, der die Jagd liebt. Einer, der keine Angst vor starken Frauen hat. Heinrichs Mutter Mathilde, Enkelin Wilhelms des Eroberers, hat jahrelang um die ihr zustehende Krone Englands gekämpft. Ihr Sohn ist entschlossen, das Erbe seiner Mutter anzutreten. Als Ludwig von der Blitzhochzeit erfährt, ist er stinksauer. Ihn als obersten Lehnsherrn hat niemand um Erlaubnis gebeten. Vor seiner Haustür braut sich da eine Macht zusammen, die dem französischen König schlaflose Nächte bereiten muss. Heinrich und Eleonore herrschen nun über halb Frankreich. Es kommt noch schlimmer. 2 Jahre später wird Heinrich König von England. Das Reich der Plantagenets erstreckt sich jetzt von den Grenzen Schottlands bis an die Pyrenäen. Stolz steht Eleonore im Dezember 1154 in Westminster wieder Königin, dazu hochschwanger. Kurz darauf wird ihr Sohn geboren. Es ist bereits der 2. Heinrich ist eindeutig mehr Mann als Mönch. Wie muss sie triumphiert haben, hatte man sie doch in Paris als unfruchtbar geschmäht. In 13 Jahren bringt sie 8 Kinder zur Welt, darunter 5 Söhne. Ihr letztes Kind, Johann, bekommt sie 1167 mit 43 Jahren. Sowohl Heinrich als auch Eleonore sind gebildet und legen Wert auf eine gute Ausbildung ihrer Kinder. Richard Löwenherz kann angeblich so gut Latein, dass er einmal die Aussprache des Erzbischofs von Canterbury korrigiert. Und Johann ist ein Bücherwurm, der sich in der Abtei von Reading eine Bibliothek einrichtet. Die Töchter heiraten in angesehene europäische Fürstenfamilien ein. Viel Zeit für trautes Familienleben bleibt nicht. Das Paar führt eine Fernbeziehung, denn Heinrich pendelt zwischen dem Kontinent und seinem Inselreich. Unermüdlich galoppiert er von einem Krisenherd zum nächsten. Gegen Ende seines Lebens soll er vom vielen Reiten O-Beine gehabt haben. Eleonore begleitet ihn selten, zum einen, weil sie ständig schwanger ist, zum anderen regiert sie England in Vertretung ihres Mannes. Die Königin ist Mittelpunkt eines prächtigen Hofes und einer lebhaften Kulturszene. Da tummeln sich Tänzer und Troubadoure, Sänger und Schauspieler, Gaukler und Geschichtenerzähler. Eleonore hat eine Schwäche für das Glücksspiel, liebt Backgammon und auch Schach. Irgendwann jedoch scheinen die rastlosen Jahre ihren Tribut zu fordern. Eleonore und Heinrich leben sich auseinander. Ihre dynastischen Pflichten hat die Königin mehr als erfüllt. Jetzt hat Heinrich eine neue Aufgabe für sie. Es ist ihm nie gelungen, Aquitanien effektiv zu regieren. Im Gegenteil, er hat den widerspenstigen Adel mit sporadischen Strafaktionen gegen sich aufgebracht. Vielleicht hat Eleonore als Einheimische mehr Erfolg. Ab 1168 regiert sie in Poitiers und lebt praktisch getrennt von ihrem Gemahl. Spätestens ab 1172 baut sie ihren Sohn Richard als zukünftigen Herzog auf. Keinen Sohn zu haben, ist ein Albtraum für jeden Monarchen. Zu viele Söhne können sich erst recht als Fluch erweisen. Als Heinrich seine Nachfolge regelt, schafft er einen Kompromiss, mit dem alle unzufrieden sind. Seine drei ältesten Sprösslinge entfachen eine Rebellion, die das ganze Reich erfasst und die Familie für immer entzweit. Denn auch Eleonore stellt sich gegen ihn. Dass Söhne gegen Väter aufbegehren, die sich weigern, die Macht abzugeben, ist keine Seltenheit. Aber eine Frau, die offen gegen ihren Gatten rebelliert, ist ein unerhörter Skandal. Noch dazu macht Eleonore gemeinsame Sache mit ihrem Ex-Mann Ludwig. Dem kommt der Twist im Haus Plantagenet nur gelegen. Unterstützt wird die Anti-Heinrich-Koalition vom König der Schotten und Dutzenden unzufriedenen Adeligen beiderseits des Kanals. Was Eleonore bewogen hat, gegen ihren Mann zu kämpfen, bleibt rätselhaft. Hatten Heinrichs Seitensprünge ihren Stolz verletzt, ihr gar das Herz gebrochen? Pflegte sie eine zu innige, ja kranke Beziehung zu ihren Söhnen? Schon mittelalterliche, männliche Chronisten unterstellten Frauen gern emotionale Motive. Aber Eleonore hatte auch handfeste politische Gründe. Immer wieder hatte sich Heinrich in Aquitanien zu ihren Ungunsten eingemischt. Das Herzogtum will sie ihrem Sohn Richard vererben, ohne Intervention ihres Gatten, den die Aquitanier stets als fremden Usurpator empfunden haben. Frohlocke, Aquitanien, dass das Zepter des Königs des Nordens von dir genommen wird, schreibt ein Chronist zu Beginn der Revolte euphorisch. Heinrich hat viele Feinde, aber Nerven aus Stahl und eine gut gefüllte Staatskasse. Er heuert tausende Söldner an und schlägt die Rebellion nieder. Die Königin wird gefasst, als sie in Männerkleidern, schockierend, versucht zu Ludwig, welche Ironie, zu fliehen. Heinrich, obwohl zum Jähzorn neigend, zeigt sich seinen Söhnen gegenüber nachsichtig. Seiner Frau verzeiht er nicht und stellt sie in verschiedenen Burgen unter Hausarrest. Die entmachtete Königin trägt scharlachrote Roben und ruht auf bestickten Kissen. Fast 16 lange Jahre ist Eleonore in einem goldenen Käfig zur Untätigkeit verdammt. Eine schlimmere Strafe konnte es für so eine aktive und stolze Frau wohl kaum geben. Der Machtkampf zwischen den Männern der Familie geht indessen ohne sie weiter. Beliebter Bündnispartner der unzufriedenen Plantagenet-Söhne ist dabei stets der französische König. Persönliche Schicksalsschläge bleiben nicht aus. Eleonores ältester überlebender Sohn Heinrich stirbt 1183 an der Ruhr. 3 Jahre später wird Sohn Gottfried bei einem Turnier von einem Pferd zu Tode getrampelt. Im Lauf der Jahre lockert Heinrich Eleonores Haftbedingungen. Sie darf ausreiten und an Familientreffen teilnehmen. Heinrich und Eleonore haben sich ausgesöhnt, heißt es 1187 in den Annalen eines englischen Klosters. 2 Jahre später stirbt Heinrich mit nur 56 Jahren. Eleonore ist endlich frei. Als Witwe hat sie mehr Macht als je zuvor und schwört die englischen Lords auf ihren Sohn Richard als neuen König ein. Die Mutter hält ihm den Rücken frei, sodass er auf Kreuzzug gehen kann. Als er auf dem Heimweg gekidnappt wird, ist die Empörung groß. Es ist Eleonore, die das horrende Lösegeld auftreibt, das der deutsche Kaiser verlangt. Persönlich reist sie im Winter nach Speyer und kauft ihren Sohn frei. Wieder eine Krise gemeistert. Aber Fortunas Rad dreht sich unerbittlich. 1199 wird Richard bei der Belagerung einer Burg von einem Armbrustbolzen schwer verwundet. Er stirbt in den Armen seiner Mutter. England verliert seinen König und Eleonore ihren Lieblingssohn. Jetzt ist nur noch der psychisch labile Johann übrig, der jüngste und am wenigsten zum Regieren geeignete. Energisch setzt Eleonore alles daran, auch seine Herrschaft zu sichern, gegen ihren Enkel Arthur, gegen den französischen König Philipp II., Sohn ihres Ex-Mannes Ludwig. Sie kann nicht mehr verhindern, dass das Reich der Plantagenets, auch Angevinisches Reich genannt, zu bröckeln beginnt. Mit 80 Jahren stirbt Eleonore 1204 im Kloster Fontevraud, wo sie an der Seite ihres streitbaren Gatten Heinrich begraben wird. Eleonore sprengte die Konventionen ihrer Zeit. Eine Frau, die offen nach Macht strebt und sich gegen Männer stellt, galt als unnatürlich. Einer solchen Frau traute man alles Schlechte zu. Skandale kleben an ihr, so zäh wie die Nebel an Englands Küsten. Man unterstellte ihr haarsträubende Affären, Inzest mit ihrem Onkel, Sex mit Schwiegervater Gottfried von Anjou, eine Liebelei mit Saladin, der damals erst 10 Jahre alt war. Die Geschichten sagen mehr über die schmutzige Fantasie der Chronisten als über Eleonores Lebenwandel aus. Wer Eleonore von Aquitanien wirklich war, was sie dachte und fühlte, bleibt Spekulation. Gewiss ist nur, dass es ohne sie keine Dynastie der Plantagenets gegeben hätte. Heinrich II. 1154 bis 1189. Der Rast- und Ruhelose. Mit seiner Thronbesteigung begründet Heinrich II. Die Königsdynastie der Plantagenets. Der junge Herrscher überzeugt durch Elan und Reformen, bis er einen schwerwiegenden Fehler begeht. Von Karin Feuerstein-Prasser. Die feierliche Krönungszeremonie am 19. Dezember 1154 in Westminster Abbey erscheint vielen Engländern als ein Zeichen der Hoffnung. Der erst 21-jährige, vor Energie strotzende Heinrich II. Und seine hochschwangere Gemahlin Eleonore, welch schönes Symbol für eine verheißungsvolle Zukunft des Landes, das nach fast 20 Jahren Bürgerkrieg völlig ausgeblutet ist. Vor dem jungen König liegt eine wahre Herkulesaufgabe. Als erstes gilt es, das zerrissene Land zu befrieden und die verfeindeten Parteien zu versöhnen. Hierbei kommt Heinrich seine hyperaktive Veranlagung zugute. Der König ist alles andere als ein Stubenhocker, ständig unterwegs, um überall in seinem Reich nach dem Rechten zu sehen. Er sitzt nie, außer zu Pferde oder wenn er die Mahlzeiten einnimmt, berichtet der Diplomat Petrus von Blois. Es kann vorkommen, dass er an einem Tag einen Ritt unternimmt, der 4 oder 5-mal länger ist als ein gewöhnlicher Tagesritt. Mit dieser unbändigen Energie schafft es Heinrich in kürzester Zeit, die wichtigsten Magnaten des Landes aufzusuchen, mit ihnen zu verhandeln, sich ihrer Loyalität zu versichern, illegale Burgen schleifen zu lassen und ausländische Söldner zu vertreiben. Tatsächlich weht schon bald ein Geist der Versöhnung über England, wobei Heinrich den Baronen unmissverständlich klar macht, dass die Herrschaft allein von ihm ausgeht und sie seine Autorität zu respektieren haben. Weil Heinrich damit beschäftigt ist, Land auf, Land ab für Ordnung zu sorgen, gern auch um seine Beamten mit einem plötzlichen Kontrollbesuch zu überraschen, muss ihm daheim jemand den Rücken frei halten und sich um das politische Alltagsgeschäft kümmern. Für diese Aufgabe findet Heinrich 1155 genau den richtigen Mann. Den 37-jährigen Thomas Becket, erfahrener Jurist nicht adeliger Herkunft, von diplomatischem Geschick loyal und überaus fleißig. Von nun an dient Becket seinem König als Kanzler, Berater und Vertrauter. Ganz oben auf Heinrichs politischer Agenda stehen Reform und Vereinheitlichung des Rechtswesens, um so die königliche Autorität zu stärken. Es passt ihm nämlich ganz und gar nicht, dass der Klerus noch immer über eine eigene Gerichtsbarkeit verfügt, die meist wesentlich mildere Strafen verhängt als weltliche Gerichte. Damit soll nun Schluss sein. Freilich ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig, um die Geistlichkeit mit diplomatischem Fingerspitzengefühl von der Notwendigkeit der Reform zu überzeugen. Heinrich zweifelt nicht daran, dass er dafür keinen besseren finden wird als seinen treuen Kanzler Thomas Becket, der gewissermaßen als Brücke zwischen Krone und Klerus fungieren soll. Kurzerhand erhebt er Becket 1162 zum Erzbischof von Canterbury und merkt erst viel später, dass er damit einen schwerwiegenden Fehler begangen hat. Derweil zieht Heinrich sein Reformprogramm unbeirrt durch. 1164 erlässt er die Constitutions of Clarendon, Regelungen, mit denen er die weltliche Rechtsprechung auf den Klerus ausdehnt. Doch als er Becket das Dokument zur Unterschrift vorlegt, erlebt er eine böse Überraschung. Der Erzbischof weigert sich strikt, es zu unterzeichnen. Heinrich hatte nicht bemerkt, wie sich Becket in den letzten Jahren von einem weltgewandten Diplomaten zu einem streng asketischen Geistlichen verwandelt hat, der mit Argusaugen über die kirchlichen Rechte und Privilegien wacht. Der König tobt vor Wut, wirft Becket dem Sohn eines Unfreien Verrat und Undankbarkeit vor, worauf dieser sein Kanzleramt niederlegt und ins französische Exil geht. Dort verbringt Becket die nächsten 5 Jahre. In England wächst allmählich Gras über die Sache, doch trotz einiger Versöhnungsversuche bleiben die Fronten verhärtet. Zum endgültigen Bruch kommt es 1170, als Heinrich II. Seinen ältesten Sohn Heinrich zum designierten König salben lässt, durch den Erzbischof von York, während eigentlich Becket als Erzbischof von Canterbury dafür zuständig gewesen wäre. Diesmal ist es Becket, der vor Wut schäumt. Empört über den Traditionsbruch kehrt er nach England zurück, um alle Bischöfe, die an der Zeremonie teilgenommen haben, zu exkommunizieren. Für Heinrich ist das Maß damit voll. Welch elende Schmarotzer und Verräter habe ich in meinem Haushalt genährt und gefördert, die es zulassen, dass ihr Herr von einem Kleriker niederer Geburt mit so schändlicher Verachtung behandelt wird, tobt er. Das müssen 4 übereifrige Ritter aus seiner Entourage gründlich missverstanden haben. In der festen Überzeugung, ganz im Sinne des Königs zu handeln, dringen sie am 29. Dezember 1170 in die Kathedrale von Canterbury ein, metzeln Becket am Altar nieder und zertreten sein Gehirn. Eine Tragödie in jeder Hinsicht, denn damit verkehrt sich Heinrichs bislang strahlendes Image von einem Tag auf den anderen ins Gegenteil. Die Untertanen glauben, er habe den Mord in Auftrag gegeben. Der König beteuert zwar seine Unschuld, ist nun jedoch so verhasst, dass er sich vorübergehend in Irland in Sicherheit bringen muss. Unterdessen steigt der tote Becket zum Märtyrer und Nationalhelden auf und wird 1173 sogar offiziell durch Papst Alexander III. Heilig gesprochen. Als wären das nicht genug Probleme, beginnt auch die eigene Familie zu rebellieren, unterstützt von Adeligen im Land und dem schottischen König Wilhelm I. Zwar gelingt es Heinrich Mitte der 1170er Jahre, seine königliche Autorität erneut zu festigen, doch die Nachkommen revoltieren weiter. 1189 muss Heinrich gegen seinen Willen seinen Sohn Richard als alleinigen Erben anerkennen. Im selben Jahr stirbt Englands König, als einsamer und verbitterter alter Mann, verhasst und verraten von der eigenen Familie. 1066 bis 1154. Kriegerische Erbfolge. Englands Könige vom Normannen Wilhelm dem Eroberer bis zu seinem Urenkel Heinrich dem II. Von Karin Feuerstein Prasser. Nicht alle Nordmänner, die mit ihren Raubzügen noch im 9. Jahrhundert Angst und Schrecken verbreitet hatten, kehrten in ihre Heimat zurück. Viele von ihnen ließen sich an der Nordküste Frankreichs nieder und erhielten 911 ein offizielles Bleiberecht. So entstand dort das Herzogtum Normandie, das sich mit der Zeit zu einem ernstzunehmenden Machtfaktor entwickelte. Herzog Wilhelm aber wollte mehr. Als Verwandter des 1066 verstorbenen angelsächsischen Königs Eduard war er fest entschlossen, dessen Nachfolger zu werden. Noch im selben Jahr setzt er über den Ärmelkanal, siegt bei Hastings und begründet als Wilhelm der Eroberer die normannische Dynastie in England. 1087 vererbt er die Krone an seinen Sohn Wilhelm II. Kritisch wird es 1120, als dessen Bruder und Nachfolger Heinrich I. den einzigen legitimen Sohn durch ein Schiffsunglück verliert. Jetzt bleibt nur noch Heinrichs Tochter Mathilde, Gemahlin des deutschen Kaisers. Der verwitwete Heinrich will zwar unbedingt einen männlichen Erben und heiratet 1121 ein zweites Mal. Doch obwohl er bereits 22 illegitime Kinder gezeugt hat, bleibt der eheliche Nachwuchs aus. So muss er doch seine seit 1125 verwitwete Tochter zur Thronerbin ernennen. Mathilde heiratet 1128 wieder den französischen Herzog Gottfried von Anjou. Weil der seinen Hut stets mit einem Ginsterzweig, französisch Plante Genêt, schmückt, nennen ihn die Zeitgenossen Plantagenet. Ein Name, den man später auch auf seinen Nachkommen übertragen wird, darunter Heinrich II. Heinrich I. stirbt 1135. Nun macht außer Mathilde auch ihr Cousin Stefan von Blois als Enkel des Eroberers seine Rechte auf den Thron geltend. Damit bricht ein Bürgerkrieg aus, der das Land fast 20 Jahre in Atem hält. In dieser Zeit wächst Mathildes ältester Sohn Heinrich in Frankreich heran, beseelt von dem Wunsch, das Erbe seiner Mutter einzufordern und König von England zu werden. Im Herbst 1153 landet er auf der Insel und geht mit seinen Truppen in Stellung. Doch das Land ist kriegsmüde und so kommt es zu einer friedlichen Lösung. Nach längeren Verhandlungen ist Stefan bereit, Heinrich zu adoptieren, sodass er sein rechtmäßiger Nachfolger wird. Als der König ein Jahr später stirbt, besteigt Heinrich II. Den Thron, Begründer der Dynastie der Plantagenets. Richard I., 1189 bis 1199. Nur auf dem Schlachtfeld zu Hause. Der populärste Plantagenet liebt Krieg über alles. Sein Königreich England betritt er kaum, doch es muss viel Lösegeld für ihn aufbringen. Wie Richard Löwenherz zu Tode kommt, das ist fast banal. Von Martin Pfaffenzeller. Kurz vor Weihnachten 1192 reitet der englische König Richard Löwenherz auf Wien zu. Er trägt eine kratzige Pilgerkutte und nur ein paar Männer reiten mit ihm. Österreich ist für ihn Feindesland und er möchte unerkannt bleiben. Wenige Kilometer vor Wien kehrt Richard in einer Absteige ein. Er tarnt sich als Knecht und brät ein Masthuhn an hölzernem Spieße, wie später ein Mönch aus dem Schwarzwald berichtet. Dabei vergisst er, einen Juwelenring abzustreifen. Ein Gast erkennt und verrät ihn. Der österreichische Herzog Leopold V. eilt mit Kämpfern herbei und erwischt Richard mit einem Stück gebratenem Hühnerfleisch in der Hand, heißt es in der Klosterchronik. Der Herzog lässt ihn festnehmen und in der Burg Dürnstein an der Donau einsperren. Richard Löwenherz, der heldenhafte Kreuzfahrer, über den Troubadoure schon zu Lebzeiten Lieder singen, Sieger über den mächtigen Sultan Saladin, ist ein Gefangener. Warum nur ist er bei seiner Rückreise aus dem Heiligen Land ein solches Risiko eingegangen? Im Herbst 1187, gut 5 Jahre vor der Gefangennahme, verbreiten sich in Westeuropa Neuigkeiten von einer Katastrophe im Heiligen Land. Die Muslime unter Sultan Saladin haben ein christliches Heer niedergemetzelt, Jerusalem eingenommen und das Heilige Kreuz erobert. Der Papst ruft zum dritten Kreuzzug auf. Richard ist 30 Jahre alt und Herzog von Aquitanien, eine Region an der südfranzösischen Atlantikküste. In Schlachten gegen aufmüpfige Freiherren hat er sich den Beinamen Löwe erkämpft. Der Kreuzzug bietet ihm die Chance, Ruhm zu erringen. Im November 1187 folgt er dem päpstlichen Aufruf als erster Adeliger nördlich der Alpen. Doch bevor er aufbricht, muss er etwas Wichtiges erledigen. Obwohl er der älteste Sohn des englischen Königs Heinrichs II. Ist, droht der ihn bei der Thronfolge zugunsten seines jüngeren Bruders Johann zu übergehen. Richard verbündet sich mit Frankreichs König Philipp II. Die beiden zelebrieren ihre Freundschaft öffentlich, essen sogar aus derselben Schüssel und schlafen im selben Bett. Später wird der Film »Der Löwe im Winter« von 1968 Richard wegen dieser Überlieferung als homosexuell darstellen. Heute wenden Historiker ein, dass demonstrative Nähe unter verbündeten Fürsten im Mittelalter üblich war und meist nichts mit sexuellem Begehren zu tun hatte. Im Frühjahr 1189 erobert Richard mehrere von Heinrichs Burgen in der Normandie. Der alte König gibt nach, erkennt ihn als Erben an. Als Heinrich wenig später stirbt, wird Richard gekrönt. Der Thron scheint gesichert und der neue König kann ins Heilige Land aufbrechen. Inzwischen haben auch König Philipp und der römisch-deutsche Kaiser Friedrich I. Barbarossa das Kreuz genommen. Barbarossa marschiert bereits in Richtung Osten, mit ihm zieht auch Leopold von Österreich. Richard finanziert sein Heer, indem er Burgen, Adelstitel, Ämter versteigert. Angeblich sagt er, er würde London verhökern, wenn er einen Käufer fände. Mit den Einnahmen kauft er Käse, 14.000 gepökelte Schweine und 60.000 Hufeisen. Im Frühjahr 1191 segelt sein Heer mit 200 Schiffen von Sizilien los. Erster Zwischenstopp soll Rhodos sein, doch ein Sturm treibt das Schiff mit Richards Verlobter Berengaria von Navarra nach Zypern ab. Richard befürchtet, dass der zypriotische Herrscher Isaac Komnenos seine Frau festnehmen wird. Daher führt er seine ganze Armee nach Zypern, erobert die Insel binnen 3 Wochen und nimmt Isaac gefangen. In einer Kampfpause heiratet er Berengaria. Die Ehe wird kinderlos bleiben. Im Heiligen Land belagern die anderen Kreuzfahrer derweil die Hafenstadt Akkon. Das Kommando hat der französische König Philipp, der seit Ende April im Heiligen Land ist. Barbarossa ist ein Jahr vorher im Fluss Salib in der heutigen Türkei ertrunken. Philipp lässt einen riesigen Katapult errichten, den seine Männer Malvoisine taufen, üble Nachbarin. Tag und Nacht donnern Steinbrocken auf Akkon. Währenddessen füllen die Christen den Stadtgraben mit Geröll und Leichen auf, um Belagerungstürme heranzufahren. Doch die Verteidiger wehren alle Sturmangriffe ab, indem sie griechisches Feuer versprühen. Die Mischung aus Erdöl, Schwefel und Salpeter lässt Holz und Fleisch verbrennen. Saladin kampiert mit einer Streitmacht in der Nähe und droht den Belagerern, in den Rücken zu fallen. Tagsüber schießen seine Reiter Pfeile, nachts setzen Agenten Giftschlangen im christlichen Lager aus. Beide Seiten leiden an Hunger und Seuchen. Es ist ein mörderisches Patt. Richard trifft am 8. Juni 1191 ein und verschiebt das Kräfteverhältnis zugunsten der Christen. Neben seinen Kämpfern bringt er reichlich Zwieback, Pökelfleisch und Armbrustbolzen mit. Zudem schneiden seine Schiffe Akkon vom Meer ab, sodass die Garnison kein Korn mehr bekommt. Anfang Juli lassen die Kreuzfahrer die Tunnel, die sie unter die Stadtmauern getrieben haben, einstürzen. Die Verteidiger schicken Hilfsgesuche an Saladin, doch der wagt keinen Angriff auf die Belagerer. Stattdessen verhandelt der Sultan den Abzug der etwa 6.000 Verteidiger. Richard und Philipp diktieren die Bedingungen. 200.000 Goldstücke, 1.500 christliche Gefangene, 70 muslimische Schiffe im Stadthafen und das Heilige Kreuz. Es ist der erste Triumph der Christen über den zuvor unbesiegten Saladin. Doch als die Kreuzfahrer in die Stadt einziehen, kommt es zum Streit. Leopold von Österreich, nun Anführer des deutschen Kontingents, hängt sein Banner neben die von Richard und Philipp. Löwenherz sieht das als Anmaßung eines Rangniederen und wirft die Flagge in den Graben. Leopold fährt heim. Die Demütigung wird er nicht vergessen. Wenig später reist auch Philipp ab. Er sieht sein Gelübde mit der Eroberung Akkons erfüllt. Richard ist unumstrittener Anführer der Christen im Heiligen Land. Saladin aber verzögert die Lösegeldzahlungen. Als wieder eine Frist verstreicht, lässt Richard an die 3000 muslimische Gefangene vor die Stadt treiben und vor den Augen muslimischer Späher abschlachten. Ein Massaker, das jedem ritterlichen Ehrenkodex zuwiderläuft. Danach zieht Richard Richtung Süden. Seine Armee bleibt dicht an der Küste, damit die Flotte die Kreuzfahrer versorgen kann und das Meer die rechte Flanke des Zuges deckt. Vorweg marschiert die Elitetruppe der Templer, die Nachhut bilden die kampferprobten Johanniter. Auf der linken Seite laufen in dichten Reihen Fußsoldaten mit langen Kettenhemden. Sie sollen das Heer wie eine Mauer vor Saladins Bogenschützen abschirmen, die ununterbrochen angreifen. Ein muslimischer Chronist berichtet: Wenn die Franken von Pfeilen getroffen wurden, fielen diese völlig wirkungslos von ihnen ab. Manche Fußkämpfer seien mit 10 Pfeilen im Rücken weitergelaufen. Kurz vor der Stadt Arsuf, etwa 20 Kilometer nördlich von Jaffa, greift Saladin mit seiner ganzen Streitmacht an. Trompeten erschallen, Trommeln donnern und Pfeile verdunkeln den Himmel. Richard will das Heer zunächst weiterführen und sich in Arsuf verschanzen. Doch dann galoppieren am Ende des Zuges die Johanniter zu einem Gegenangriff los. Nun reitet auch Löwenherz in die Schlacht. Er metzelte dieses abscheuliche Volk nieder, schreibt ein Chronist, als würde er mit der Sichel die Ernte einholen, so dass man im Umkreis von einer halben Meile wegen all den Leichen der Türken, die er getötet hatte, den Boden nicht mehr sehen konnte. Die Kreuzfahrer siegen, Saladin flüchtet und der Weg nach Jerusalem scheint offen. Doch Richard zögert mit dem weiteren Vormarsch. Die heilige Stadt liegt 60 Kilometer tief im Landesinneren und ist stark befestigt. Wenn die Muslime die Brunnen im Umland vergiften, muss er für eine Belagerung Essen, Holz und Trinkwasser herschaffen. Die Packeselkolonnen wären ein leichtes Ziel für Saladins Reiter. Lieber will er am Meer weiter nach Süden ziehen und die Festung Askalon einnehmen, um Saladin vom Nachschub aus Ägypten abzuschneiden. Doch viele Kreuzfahrer verweigern die Gefolgschaft. Sie wollen unbedingt ihr Gelübde erfüllen. Zudem erfährt Richard Beunruhigendes aus der Heimat. Sein Bruder Johann habe sich mit Philipp von Frankreich verbündet, um ihm den Thron zu stehlen. Richard beginnt Verhandlungen mit den Muslimen. Nach monatelangen Gesprächen, begleitet von Scharmützeln und Belagerungen, einigen sich Löwenherz und Saladin. Die Christen dürfen die Küstenstädte zwischen Akkon und Jaffa behalten und unbewaffnet in die heilige Stadt pilgern. Die Muslime behaupten Jerusalem und das Heilige Kreuz. Politisch ist der dritte Kreuzzug gescheitert. Im Oktober 1192, nach knapp 1,5 Jahren im vorderen Orient, macht sich der König auf dem Heimweg. Er kann nicht direkt nach England segeln, der Atlantik ist im Winter nicht befahrbar. Richard wählt die Adria. Nach einem Schiffbruch wird er in Istrien an Land gespült. Von dort führen alle Landrouten zum Ärmelkanal durch Feindesland. Inkognito durch Österreich zu reiten, scheint das Beste. Sobald er Niedersachsen erreicht, ist er auf befreundetem Territorium und kann standesgemäß Richtung Nordsee weiterreisen. Doch der Plan scheitert, als Richard in der Absteige vor Wien auffliegt. Der König verbringt 1 Jahr und 6 Wochen in Gefangenschaft, zuerst bei Leopold, dann bei Barbarossas Nachfolger Heinrich dem VI. Der römisch-deutsche Kaiser verlangt 100.000 Silbermark Lösegeld, eine astronomische Summe. Doch dank einer Sondersteuer von 25% schaffen es Richards Verbündete, in seinem Reich das Geld aufzutreiben. So landet Löwenherz im Frühjahr 1194 an der englischen Küste. Der rebellische Bruder Johann unterwirft sich wenig später. Der Rückkehrer aber führt bald neue Kriege gegen Frankreich und Aufständische. Bei der Belagerung einer kleinen Burg in Aquitanien trifft ihn ein einsamer Armbrustbolzen in die linke Schulter. Am 6. April 1199 stirbt er, im Alter von nur 41 Jahren. Da haben die Troubadoure den Mythos von Richard Löwenherz schon längst unsterblich gemacht. Propaganda. Ein neuer Artus? Richard lässt die Sage um den legendären König aufleben und inszeniert sich als Nachfolger. Von Björn Müller. Kaum hatte er 1189 den englischen Königsthron errungen, da befahl Richard Löwenherz Grabungen im Kloster Glastonbury. Deren Ziel? Die Gebeine seines Urahnen König Artus zu finden. Der Plan dazu stammte noch von seinem Vater Heinrich II., angeblich inspiriert von den Gesängen eines Barden und von Visionen, die den Artus-Leichnam in der Abtei in Somerset verorteten. Die Artus-Sage entstammt der keltisch-britischen Mythologie. Artus galt als zwischenzeitlicher Bezwinger der angelsächsischen Invasoren an der Spitze der britischen Völker um 500 nach Christus. Die Sage stand somit für den Anspruch auf legitime Herrschaft im Inselreich. Noch zu der Zeit der Plantagenets waren die Lieder der aufrührerischen Waliser voll von Rufen nach der Rückkehr des verschwundenen Königs Artus, der die Fremden vertreiben solle. Der historische Kern der Überlieferungen ist bis heute im Dunkeln geblieben. Eine Herrschergestalt namens Artus lässt sich jedenfalls nicht belegen. Als viele Briten vor den Angelsachsen auf den Kontinent flüchteten, nahmen sie den Stoff mit. Jahrhunderte später kehrte er mit den normannischen Eroberern auf die Insel zurück. Die Normannenkönige und später die Plantagenets begannen dann den Mythos im Sinne einer Herrschaftsfolge ihrer Dynastien von Artus umzuschreiben. Geoffrey of Monmouth Historia Regum Britanniae von 1138 schuf das Bild eines imperialen Artus, der gegen Rom weite Teile des Kontinents eroberte. Die Normannen wurden als seine legitimen Nachfolger dargestellt. Obwohl schon bei Zeitgenossen ob ihres Wahrheitsgehalts umstritten, wurde die Historia zum alles bestimmenden Geschichtswerk. Über bezahlte Sänger ließen die Könige den neuen Artus verbreiten. Es waren wohl Heinrich II. Und seine Frau Eleonore von Aquitanien, die den Dichter Wace beauftragten, das Epos ins Altfranzösische zu übertragen. Jetzt hielt die Hofkultur Aquitaniens Einzug in die Sage. Im Jahr 1191 entdeckten die Mönche Glastonburys zwei Skelette. Eines hatte ein Kreuz umgehängt, auf dem stand: Hier liegt der berühmte König Artus. Das andere war angeblich Artus' Gemahlin Guinevere. Die Meinung der heutigen Fachwelt lautet: Der Fund war inszeniert. Die Mönche wollten ihrer Jahre zuvor abgebrannten Abtei eine Reliquie verschaffen. Richard Löwenherz seinerzeit wollte seiner auf unschöne Weise erworbene Krone mythologischen Glanz verleihen. Mit Erfolg. Der König stellte sich bewusst als Reinkarnation des Artus dar. Beim Aufbruch zum dritten Kreuzzug trug er ein Schwert, das er werbewirksam als die legendäre Artus-Klinge Excalibur ausgab. Johann Ohneland, 1199 bis 1216. Ein Name wird zum Programm. Jeder Held braucht einen finsteren Widerpart, um im Urteil der Nachwelt umso heller zu erstrahlen. Die Rolle des dunklen Lords neben Richard Löwenherz spielt sein Bruder und Nachfolger Johann Ohneland. Von Karin Schneider-Färber. Schon sein erster Auftritt auf der Bühne der großen Politik wirkt sich desaströs auf seinen Ruf aus. Ausgerechnet als sein Bruder König Richard Löwenherz auf Kreuzzug im Heiligen Land unterwegs ist, greift der 10 Jahre jüngere Johann ungeniert nach der Macht in England. 1191 stürzt er Richards Vertrauten, den Kanzler William Longchamp. Seit jeher fühlt sich Johann übergangen. Als jüngster von 5 Königssöhnen hatte er vom Vater Heinrich II. Nur wenig geerbt. Er besitzt gerade mal die Grafschaft Mortain in der Normandie, kleine Gebiete in Savoyen, sowie erst kurz zuvor eroberte Teile Irlands, weshalb er als Johann ohne Land verspottet wird. Als drei seiner Brüder auch noch zu früh versterben, muss er trotzdem um die Thronfolge bangen. Denn sein kinderloser Bruder Richard hat 1190 nicht ihn, den 22-jährigen Johann, sondern den erst dreijährigen Neffen Arthur von Bretagne zum Nachfolger erklärt. Kaum war König Richard Löwenherz zu seinem Kreuzzug aufgebrochen, hat Johann begonnen, Verbündete zu sammeln. Viele sind unzufrieden, weil ihnen große Abgaben abverlangt werden. Zunächst für den Kreuzzug und ab Ende 1192 auch noch, weil der König in Österreich in Gefangenschaft gerät und ein exorbitantes Lösegeld fällig wird. Während Richard Löwenherz auf der Burg Trifels im Pfälzerwald schmachtet, streut Johann Gerüchte über dessen Tod und hintertreibt das Einsammeln des Lösegelds von rund 35.000 Kilogramm Silber. Zudem verbündet sich Johann mit dem französischen König Philipp II., der daraufhin in die Normandie einfällt. Doch Johanns Rebellion verpufft, weil seine Mutter Eleonore darauf besteht, ihren Lieblingssohn freizukaufen. Und so kehrt Richard wohlbehalten in die Heimat zurück, wo Johann um Gnade betteln muss. Richard gewährt sie ihm und nennt seinen Bruder ein Kind. »Und jetzt steh auf, geh und iss«, sagt er zu ihm, was der Sechsjährige als demütigend empfindet. Als Richard 1199 stirbt, lässt sich Johann unverzüglich zum Herzog der Normandie ausrufen und zum König von England krönen. Damit erlebt die Insel erstmals einen dauerhaft anwesenden Herrscher aus dem Hause Plantagenet, was sich als kostspielig erweist. Johann führte eine neue Sondersteuer ein. Auf alle beweglichen Güter muss der 13. abgeführt werden, was dem König traumhafte Einnahmen beschert, die das jährliche Einkommen des Königshauses verdoppeln. Damit legt er den Grundstein zu einem regulären Steuereinkommen, mit dem sich etwa ein Söldnerheer finanzieren lässt. Zugleich treibt Johann rücksichtslos Lehensabgaben und Gebühren von seinen Vasallen ein. Säumige Zahler verfolgt er unnachgiebig, darunter William de Brioux, der einer alten normannischen Familie entstammt und dem König lange treu diente. Brioux wird enteignet und ins Exil getrieben, während seine Frau und sein Sohn im Kerker landen, wo sie verhungern wie manch andere Gefangene Johanns auch. Es heißt, der Junge habe am Ende Bissspuren aufgewiesen, weil die Mutter wahnsinnig vor Hunger versucht habe, ihren Sohn zu essen. Fortan ist klar, was jeder zu erwarten hat, den der König für einen Gegner hält. Anders als sein verstorbener Bruder arbeitet sich Johann in die Details der Verwaltung ein. Er reist umher, spricht persönlich Recht, stellt sich dabei oft gegen seinen Adel und engagiert sich für die Armen. Er begnadigt etwa einen kleinen Jungen, der einen Freund versehentlich mit einem Steinwurf getötet hat. Zugleich lässt er Bestechungsgelder zu und macht sich so weiter unbeliebt. Sogar der Vorwurf des Mordes an seinem eigenen Neffen verfolgt ihn. Angeblich soll er Arthur von Bretagne, der von Richard Löwenherz als Thronfolger ausersehen war, 1203 in einem Kerker ermordet haben. Es heißt, er habe den Neffen selbst erwürgt, womit er ein absolutes Tabu gebrochen hätte. Dann beginnt Johann auch noch einen Streit um die Besetzung des Bischofsstuhls von Canterbury. Als er deshalb vom Papst Innozenz III. Exkommuniziert wird, rächt sich Johann und plündert Kirchenbesitz. Erst 1213, als sich der Papst auch noch mit dem französischen König verbündet, lenkt Johann ein und gibt in dem Streit nach. Während seine Herrschaft in Frankreich bedroht wird, versucht Johann einen Befreiungsschlag. Er verbündet sich mit dem römisch-deutschen König Otto IV. Und rüstet für einen teuren Krieg. Wieder zieht er Lehen ein, presst der Kirche Gelder ab, legt dem Adel neue Steuern auf und geht so weit, dass er deren Kinder als Geiseln verlangt. Der Feldzug misslingt. 1214 siegen die Franzosen bei Bouvines gegen Englands Verbündete. Johann verliert bis auf einige Gebiete im Südwesten alle weiteren Territorien in Frankreich. Sein alter Spottname wird Programm. Auf dem Kontinent ist Johann fortan ohne Land. Von seiner ambitionierten Politik ist nichts geblieben als ein ruinierter Ruf. Verräter, Tyrann, Mörder, Erpresser und Versager. 1215 wagen die Barone einen Aufstand und legen ihrem König die Magna Carta vor, die ihnen politische Mitsprache sichert. Johann unterzeichnet widerwillig, aber wendet sich an den Papst, der das Dokument für ungültig erklärt. Es gelte nur, wenn ein König freiwillig unterschreibt. 1216 ist Johanns Reich höchst bedroht. Aufstände im Land, französische Truppen in Kent, der Kronschatz säuft bei der Überquerung eines Flusses ab. Im Sommer erkrankt der 48-Jährige an der Ruhr und stirbt am 19. Oktober 1216. Kaum jemand weint ihm nach. Robin Hood, geliebter Rebell. Sein Name taucht im Mittelalter auf, doch es braucht Jahrhunderte, bis aus einem gefährlichen Wegelagerer ein geächteter Idealist wird. Von Karin Schneider-Färber. Johann Ohneland gilt vielen als schlechtester König Englands. Der unbeliebteste ist er allemal. Das kommt einem legendenverklärten Helden zugute, der den Tiefen des Sherwood Forest entsteigt, Robin Hood. Historisch ist der Sozialrebell nicht zu fassen. Aber als um 1370 die Verserzählung Peter der Pflüger von William Langland erscheint, sind die Geschichten um den gewitzten Außenseiter bereits Allgemeingut. Erstmals taucht der Name Robin Hood 1261 in einem amtlichen Dokument auf. Er steht als Synonym für Gesetzesbrecher. Aus der Zeit zwischen 1450 bis 1500 sind die ältesten literarischen Fragmente überliefert, deren Handlung wohl in Barnsdale in Yorkshire mit der berüchtigten Handelsstraße zwischen Nottingham und York spielt. Ob es Robin Hood überhaupt gab, bleibt umstritten. In den frühesten Erzählungen nimmt er gar nicht die Rolle eines freundlichen Rebellen ein, der sich für die einfachen Leute einsetzt. Vielmehr füllt er die eigenen Taschen. Allerdings sind unter ihm alle gleich und er ist keineswegs unbesiegbar. Der fröhliche Wettstreit unter seinen Kumpanen gehört von Beginn an zum unterhaltsamen Repertoire der Erzählungen. Dass sich Johann Ohneland und Robin Hood je begegnet sind, ist nicht anzunehmen. Die rührselige Szene, in der Robin im Wald von dem heimkehrenden Richard Löwenherz auf die Knie sinkt, erfindet erst der Schotte John Major in seiner History of Greater Britain von 1521. Im Laufe der Jahrhunderte wird der Outlaw nach und nach zu jenem edlen Freiheitskämpfer, als der er heute bekannt ist. Vor allem die Romane von Walter Scott im 19. Jahrhundert stilisierten ihn zum Rebellen gegen die ungerechte normannische Herrschaft und zum treuen Anhänger von Richard Löwenherz. Johann Ohneland kommt darin als Usurpator und Unterdrücker des Volkes die Rolle des Bösewichts zu. Heinrich der Dritte, 1216 bis 1272, der Glücklose. Seine Herrschaft beginnt mit einer Erniedrigung, danach wird es nicht besser. Heinrich der Dritte scheitert auf dem Schlachtfeld und in Verhandlungen und ständig fehlt ihm Geld. Nur ein großer Traum geht in Erfüllung. Von Rüdiger Sturm. Ein martialischer Trupp stürmt am Frühmorgen des 30. April 1258 in den Königspalast von Westminster. In voller Rüstung, mit Schwertern bewaffnet. Angeführt werden die Männer von 4 hohen Adeligen des Reichs. Als sie König Heinrich III. Gegenüberstehen, beteuern sie: »Wir sind Freunde der Krone.« Dann aber stellen sie drastische Forderungen. Diese leiten den endgültigen Niedergang der Herrschaft des 50-Jährigen ein. Schon der Beginn gut 41 Jahre zuvor war erniedrigend. Der gerade 9-jährige Heinrich wird 1216 auf die Schnelle in der Gloucester Abbey im Westen Englands gekrönt, ohne die Krönungsinsignien, die sich in Westminster befinden. Denn die Hauptstadt wird von Feinden und Rebellen kontrolliert, von den Truppen des französischen Königssohnes und der aufständischen Barone. Sie hatten sich gegen Heinrichs verhassten Vater verbündet, den 9 Jahre zuvor verstorbenen Johann Oneland. Mit der Blitzkrönung des Kindes wollen die Anhänger der Plantagenets verhindern, dass die Rebellen einen französischen Kandidaten auf Englands Thron heben. Zu seinem Glück hat der junge Heinrich III. Kluge Ratgeber, darunter den 70-jährigen William Marshall, den Earl von Pembroke. Unter dessen Führung schlagen die königlichen Truppen am 20. Mai 1217 das Heer der Aufständischen und Franzosen. Doch 2 Jahre später stirbt der altgediente Gefolgsmann Marshall und Heinrich verliert seinen getreuesten Unterstützer. Dessen 2 Nachfolger, Baron Hubert de Burgh und Bischof Peter de Roche, intrigieren gegeneinander und wirtschaften in die eigenen Taschen. Vom Bischof angeleitet begeht Heinrich erste Fehler. Er schickt Barone und Adelige ins Exil und ließ ihre Häuser und Burgen verbrennen, so ein zeitgenössischer Chronist. Zugleich stürzt sich der junge Herrscher in den Glauben. Er studiert inbrünstig das Leben des vorletzten angelsächsischen Königs, Eduard des Bekenners, der im 11. Jahrhundert herrschte und als Heiliger verehrt wird. Dennoch beginnt Heinrich III. Den Ernst der Lage zu verstehen. Unter dem Druck der englischen Bischöfe entfernt er seinen Berater Peter de Roche im Mai 1234 von der Regierung, macht einige von dessen Willkürmaßnahmen rückgängig und gelobt sich, an die Magna Carta zu halten. In seinem 27. Lebensjahr scheint der König endlich in seinem Amt angekommen. Dazu passte es, dass er 2 Jahre später mit Glanz und Gloria die 12-jährige Eleonore, Tochter des Grafen der Provence, heiratet. Doch schon zeichnet sich die nächste Krise ab. Der aufstrebende Adelige Simon de Montfort heiratet die verwitwete Schwester des Königs, ohne die Barone zu konsultieren, die bei solchen Fragen ein Mitspracherecht haben. Das Resultat? Eine neue Adelsrebellion, die nur durch komplizierte Verhandlungen beigelegt werden kann. Militärisch bleibt Heinrich III. Glücklos. Schon 1230 ist er gescheitert, als er die einstigen Besitzungen der englischen Krone in Frankreich zurückerobern wollte. Noch desaströser verläuft der Frankreich-Feldzug von 1242-43, bei dem der König selbst fast in Gefangenschaft gerät. Emotionalen Ausgleich findet er in der Religion. 1247 präsentiert er in der Westminster Abbey, die er im gotischen Stil neu errichten ließ, ein Gefäß mit angeblichen Blutstropfen Jesu. Doch der Glaube füllt das leere Staatssäckel nicht. Und neue Kriegszüge strapazieren die Finanzen weiter. Von 1248 bis 1254 verstrickt sich Heinrich III. In riskanten Militärexpeditionen in der Gascogne, einem der verbliebenen Besitztümer in Frankreich. Damit verpulvert er das Budget, das mühselig für einen geplanten Kreuzzug ins Heilige Land organisiert wurde. Und als der Papst seinem jüngeren Sohn Edmund das Königreich Sizilien als Lehen übertragen will, fehlen ihm die Mittel, um die Insel in Besitz zu nehmen. Zu alledem bricht 1256 auch noch eine Revolte in Wales aus, die dem König weitere Niederlagen beschwert. In seiner Not beruft Heinrich III. Im April 1258 das Parlament ein. Er bittet um neue Gelder. Stattdessen stürmt an jenem 30. April der adelige Trupp seinen Palast und verlangt Reformen. Heinrich gibt nach und willigt in die sogenannte Provisions of Oxford ein. Damit tritt der König etliche Befugnisse an einen 15-köpfigen Rat ab und wird zu einer Marionette der Barone. 1261 bäumt sich Heinrich gegen seine Entmachtung auf. Die Konflikte münden in einem neuen Krieg gegen die Barone. Die rufen unter Führung von Simon de Montfort das erste repräsentative englische Parlament ins Leben. Nach etlichen Gefechten siegt die Krone über die Adelsrebellen. In der Entscheidungsschlacht bei Evesham 1265 führt Heinrichs Sohn, der künftige Eduard I., die königlichen Truppen an. Dieser tritt nun immer mehr ins Rampenlicht, während Heinrich III. Zu einem Schatten seiner selbst wird. 1272 stirbt der König mit 65 Jahren. Immerhin einen Traum konnte er sich noch erfüllen. 1269 ließ Heinrich den Leichnam seines Lieblingsheiligen Eduard in einen neuen Schrein in der Westminster Abbey überführen. Magna Carta, Symbol der Freiheit, ein Meilenstein der Menschenrechte. Unter Heinrich III. Tritt die Magna Carta endgültig in Kraft. Von Rüdiger Sturm. Seit 1100 beruft sich der englische Adel gegenüber dem König auf die Rechte, auf die sich Heinrich I. in der Charter of Liberties verpflichtete. Mehr als 100 Jahre später will König Johann Ohneland davon nichts wissen. Einige seiner mächtigsten Barone wagen daraufhin den Aufstand. Im Mai 1215 ziehen sie mit ihren Truppen nach London, das den Rebellen die Tore öffnet. Dort zwingen sie Johann am 19. Juni eine revolutionäre Urkunde zu unterzeichnen. Die Magna Carta besiegelt die grundlegenden politischen Rechte des Adels gegenüber der Krone. Einer der heute berühmtesten Artikel lautet: Kein freier Mann soll verhaftet, gefangen gesetzt, seiner Güter beraubt oder sonst angegriffen werden, noch werden wir ihm anders etwas zufügen, als durch das gesetzliche Urteil von seinesgleichen oder durch das Landesgesetz. In der Auseinandersetzung ergreift Papst Innozenz III. Partei für den König. Schon im August annulliert er auf Johanns Antrag die Magna Carta. Prompt geht der Bürgerkrieg weiter. Erst nach Johanns Tod werden die aufständischen Truppen von dessen Sohn Heinrich III. Und seinen Beratern besiegt. Ende 1224 benötigt Heinrich III. Vom Großen Rat der weltlichen und geistlichen Fürsten die Zustimmung zu einer neuen Steuer. Die wird von den Baronen erst erteilt, nachdem der Herrscher 1225 eine leicht überarbeitete Version der Magna Carta zusammen mit einer Regelung der königlichen Forste abgesegnet hat. Diesmal führte kein Weg zurück. Quer durch England werden nun Abschriften der Urkunde auf Kirchentüren genagelt und auf Marktplätzen verlesen. Immer wieder muss sich Heinrich III. Öffentlich zum Geist der Charta bekennen. Ihre Weltgeltung erhält sie erst ab dem 17. Jahrhundert. In den Machtkämpfen mit Charles I. dient sie dem englischen Juristen Sir Edward Coke als Beleg, dass auch Könige dem Recht unterstellt sind. Und als die amerikanischen Kolonisten gegen die britische Oberherrschaft aufbegehren, berufen sie sich ebenfalls auf die Grundsätze der Charta, die dann 1787 in die US-Verfassung einfließt. Für Lord Bingham, den 2010 verstorbenen obersten Richter für England und Wales, liegt ihre Bedeutung nicht in dem, was sie eigentlich ausgesagt hat, sondern in dem, was spätere Generationen glaubten, was sie aussagen würde. Eduard I., 1272 bis 1307, der Hammer der Schotten. Er will Britannien einen und muss dazu Schotten und Waliser unterwerfen. Auf seinen Feldzügen zeigt er sich fähig und grausam zugleich und ruft so einen jungen Rebellen auf den Plan, Braveheart-Held William Wallace. Von Frederick Seeler. Als König Eduard I. aus dem Sattel steigt, tritt sein Pferd aus. Der Huf trifft ihn an der Seite, wirft ihn zu Boden. Er bricht sich zwei Rippen. Zu diesem Zeitpunkt, im Sommer 1298, hält er mit seinem Heer auf einem Feld bei Falkirk, Schottland. Am nächsten Tag wollen die Engländer die schottischen Rebellen angreifen, die sich hinter einem Moor verschanzen. Sein Leibarzt rät ihm, sich zu schonen. Eduard I. ist fast 60 Jahre alt. Doch am Morgen steigt der König auf sein Pferd, lässt sich keine Schmerzen ansehen. Eduard Longshanks, Langbein, misst 1,88 Meter. In seiner Rüstung wirkt er noch immer einschüchternd. Nur das weiße Haar unter dem Helm verrät sein Alter. Eduard reitet voran und 30.000 Engländer und Waliser folgen ihm in die Schlacht. Ritter, Armbrustschützen und Waliser mit Langbogen. Es ist eines der schlagkräftigsten Heere seiner Zeit, angeführt von ihrem erfahrenen Kriegerkönig. Die Regentschaft Eduards bestimmt ein Ziel. Er will die gesamte britische Insel unter seiner Herrschaft einen, so wie einst der mythische König Artus. Sein militärisches Können macht Eduard I. zu einem der bedeutendsten Herrscher der Familie Plantagenet. Aber seine Rüstungsausgaben führen das Land beinahe in den Bankrott. Ein endgültiger Sieg gegen die Schotten bei Falkirk könnte dem Land den lang ersehnten Frieden bringen. Doch ihm gegenüber steht der Rebellenführer William Wallace. Eduard wird 1239 geboren und wächst im Bürgerkrieg auf. Sein Vater Heinrich III. Kämpft gegen englische Barone, die mehr Mitbestimmung wollen. Mit 25 Jahren führte Eduard erstmals ein Heer in die Schlacht. Er bewundert den Mythos von König Artus, bereist sogar dessen angebliches Grab in Glastonbury. Doch im Krieg zeigt er wenig Ritterlichkeit. Einmal etwa lässt er den Sohn eines gegnerischen Baron zerstückeln, den Penis behält er als Trophäe. Nachdem sein Vater 1267 Frieden mit den Baronen geschlossen hat, zieht Eduard ins Heilige Land, um Kreuzfahrerstaaten gegen die Maluken zu unterstützen. Die Christen halten nur noch wenige Gebiete an der Küste, darunter die Stadt Akkon. Dort liegt der Prinz gerade mit seiner Frau Eleonore im Bett, als ein Diplomat um eine dringende Audienz bittet. Er habe wichtige Informationen über den Feind. Eduard empfängt den Sarazenen im Nachthemd. Der Mann holt einen vergifteten Dolch hervor und sticht Eduard in die Hüfte. Eduard schlägt dem Angreifer gegen die Schläfe, so hart, dass dieser ohnmächtig zusammensackt. Und er sticht ihn. Seine Frau Eleonore saugt Eduard angeblich das Gift aus der Wunde. Die Geschichte verbreitet sich. Als Eduard nach England zurückkehrt, wird er als Held gefeiert. Während er auf Kreuzzug war, ist sein Vater gestorben. 1274 krönt der Erzbischof Eduard zum König. Dieser erbt ein Reich mit vielen Problemen. Noch immer herrscht ein Machtkampf zwischen Krone und Baronen. Die königlichen Beamten gelten als korrupt, die Schatzkammern sind leer. Eduard konzentriert sich zuerst auf das, was er am besten kann: Krieg führen. Der walisische Fürst Chivelin hat den Bürgerkrieg genutzt, um englisches Land an sich zu reißen. Eduard schwört bei der Krönung, dass er die Gebiete zurückerobern werde. Er versammelt 15.000 Ritter, Infanteristen und Armbrustschützen und führt sie in den waldigen Norden von Wales. Die Waliser sind gefürchtet für ihre Hinterhalte. Eduard hat einen Plan. Unter dem Schutz der Armbrustschützen fallen Ingenieurkorps Bäume, schlagen eine hunderte Meter breite Schneise durch den Wald. Kein Waliser findet mehr Deckung. Eduards Heer dringt ohne Gegenwehr vor. Der walisische Fürst Chivelin muss sich ergeben und Eduards Oberherrschaft akzeptieren. Um künftige Rebellionen zu verhindern, beginnt Eduard mehrere Burgen zu bauen. In Caernarfon Castle an der Nordküste Wales bringt Eleonore einen Sohn zur Welt. Eduard verleiht ihm den Titel Prince of Wales. Den Namen trägt bis heute der männliche britische Thronfolger. Eduard hat seine Herrschaft gefestigt und kann sich den innenpolitischen Problemen zuwenden. Innerhalb eines Jahrzehnts modernisiert er das Erb- und Strafrecht, entlässt korrupte Steuereintreiber und Richter. Seinen Ingenieurkorps setzt er ein, um die Handelsstraßen zwischen den Städten zu befestigen. Mit den Reformen möchte er vor allem die Staatsfinanzen sanieren. Vom neuen Erbrecht profitiert die Krone. Dank der besseren Infrastruktur steigen die Zolleinnahmen. Doch noch immer ist der König verschuldet, denn seine Feldzüge kosten Hunderttausende Pfund. Die Barone im Parlament überreden ihn zu einer radikalen Maßnahme. In England leben damals etwa 2000 Juden, die vor allem als Kaufleute und Geldleiher tätig sind. Der Antisemitismus grassiert im 13. Jahrhundert in ganz Europa. In England müssen Juden ein Stück gelben Filz als Erkennungszeichen tragen und Sondersteuern zahlen. Christliche Prediger werfen ihnen Ritualmorde vor. Eduard nimmt einen dieser angeblichen Morde zum Anlass, um alle Juden aus England auszuweisen. Er beschlagnahmt ihr Eigentum und ihre Kredite. Christen müssen ihre Schulden nun bei Eduard begleichen. Es wird fast 400 Jahre dauern, bevor Juden wieder in England leben dürfen. Im Sommer 1290 bietet sich Eduard eine Chance, es Artus gleichzutun und Britannien zu einen. Der schottische König stirbt bereits 1286. Seine siebenjährige Enkelin kommt 1290 nach Schottland, wird krank und stirbt ebenfalls. Eduard gelingt es, einen Vasallenkönig zu installieren. Es scheint, als könne er Schottland in sein Reich integrieren, ohne Soldaten zu schicken. 1294 droht Krieg zwischen England und Frankreich. Der schottische Vasall John Balliol soll Truppen schicken, aber er besitzt kaum Autorität. Die schottischen Fürsten entmachten ihn und verbünden sich mit Frankreich. Eduard plant gerade seine Invasion über den Ärmelkanal. 30.000 Mann stehen bereit. Als er vom schottischen Verrat hört, befiehlt er seiner Armee, nach Norden zu marschieren. Das kleine schottische Heer hat keine Chance gegen die englische Übermacht. Innerhalb von wenigen Wochen erobert Eduard schottische Festungen, brennt Dörfer nieder, massakriert in der schottisch-englischen Grenzstadt Berwick-upon-Tweed angeblich mehrere tausend Menschen, darunter Frauen und Kinder. Die rebellischen Fürsten nimmt er fest und lässt sie in den Tower of London sperren. Eduard herrscht nun über Schottland und damit über die gesamte britische Insel. Aber er begeht einen Fehler. In Edinburgh raubt er 1296 den Stone of Scone, den heiligen Krönungsstein der Schotten. Eduard bringt ihn nach London, in die Westminster Abbey, und lässt den Stein in den unteren Teil seines Throns einbauen. Die Symbolik ist klar. England thront über Schottland. Es dauert nur wenige Jahre, bis sich die Demütigung rächt. 1297 beginnt ein 27-jähriger Adeliger namens William Wallace einen Guerillakrieg gegen die Engländer. Er sammelt Bauern und Banditen um sich, bewaffnet sie und zieht durch die Wälder. Als ein englisches Kontingent die Stirling Bridge nordwestlich von Edinburgh überquert, überfällt er die Nachhut und massakriert sie. Die englische Kavallerie formiert sich zu einem Gegenangriff. Wallace teilt seine Männer in Schildrons auf, einer Igelformation, die mit langen Lanzen die Reiter fernhält. Die Kavallerie muss sich zurückziehen. Wallaces Sieg macht ihn zum Helden in Schottland und eint das Land gegen die Besatzer. Der Hollywood-Film Braveheart aus dem Jahr 1995 erzählt die Geschichte des schottischen Freiheitskämpfers mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Als Eduard in London von dem Überfall hört, bekommt er einen Wutanfall. Erneut sammelt er seine Armee und zieht in den Norden. Eduard verfolgt Wallace bis zu einem Moor bei Falkirk. Selbst als er sich zwei Rippen bricht, gibt der fast 60-Jährige nicht auf, sondern führt sein Heer in die Schlacht. Die Schotten igeln sich in Schildrons ein, positionieren ihre Eisenlanzen. Aber Eduard verfügt über eine neue Waffe. Seine walisischen Verbündeten tragen 1,80 Meter lange Bögen aus Eibenholz mit Sehnen aus Flachs. Der Langbogen kann 300 Meter weit schießen. Als Eduard den Befehl gibt, zischen die Pfeile auf die eng stehenden Schotten nieder, durchdringen Kettenhemden und Schilde. Die nächste Salve treibt die Schildrons auseinander. Eduards Panzerreiter stechen sie nieder. Nach der Schlacht liegen die Leichen von etwa 10.000 Schotten vor dem Moor. Aber der Sieg bei Falkirk bringt nicht die von Eduard erhoffte Einigung. Selbst als man William Wallace fasst und hinrichtet, geht der schottische Unabhängigkeitskampf weiter. Eduard ist durch seine Brutalität und den Thronraub verhasst. Bald führt Robert Bruce die nächste Rebellion an. Aber Eduard will das Königreich endgültig unter seine Herrschaft einen, mit aller Gewalt. 1307 besteigt der mittlerweile 68-jährige König erneut sein Schlachtross, um seine Armee auf einen Feldzug in den Norden zu führen. Aber die Ruhe schwächt den König. Diener müssen ihn den Rest der Strecke in einer Sänfte tragen. Er schafft es gerade noch zur schottischen Grenze. Dann stirbt er. Sein Leichnam wird in London beigesetzt. Auf seinem Sarg steht Eduard, Hammer der Schotten. Aber die Inschrift täuscht nicht darüber hinweg, dass er sein Ziel verfehlt hat. Die Einheit der Insel hielt nicht einmal ein Jahr. Baukunst, Meister der Burgen. Im Auftrag Eduards I. entwirft der Architekt Master James etliche Festungen, maßgeschneidert für das neu eroberte Wales und voller Innovationen. Von Frederik Seeler. Als Eduard 1273 von seinem Kreuzzug im Heiligen Land zurückreist, kommt er durch Italien. Dort lernt er einen außergewöhnlichen Architekten kennen, Jacques de Saint-Georges. Die Engländer nennen ihn Master James. In Norditalien baut er für Adelige Burgen und Städte. Selbst an den Hängen der Alpen gelingt es ihm, Wehranlagen zu errichten. Als Eduard in Wales siegt, erinnert er sich an den begabten Architekten. Er bittet Master James, einen massiven Festungsring in Wales zu errichten und so die englische Herrschaft zu sichern. Es ist der Beginn eines der größten Bauprojekte der Epoche. Master James entwickelt ein eigenes Burgmodell, das auf das flache Marschland in Wales abgestimmt ist. Für die Mitte entwirft er einen Burgfried. Darum zwei Ringmauern mit runden Türmen. Die Tore sind flankiert von Zwillingstürmen. Master James entwirft einen Schlitz, durch den Eduards Armbrustschützen zielen können, ohne ihre Deckung zu verlassen. Die Schießscharte. Der Bau der Burgen verändert Wales. Tausende Steinmetze, Zimmerer und Schreiner aus England siedeln sich an, holzen Wälder ab, brechen Stein, errichten Städte, in denen sie mit ihren Familien leben. Die Zuwanderer sorgen dafür, dass sich die englische Kultur ausbreitet. Die Festungen symbolisieren die militärische, aber auch technische Übermacht der Engländer. Die meisten der Burgen von Master James stehen noch heute. So auch Carnarvon Castle, in dem Eduards Sohn Eduard II. Zur Welt kam. Und in dem auch der aktuelle Langzeit-Thronfolger Charles 1969 zum Prince of Wales gekrönt wurde. Eduard II. 1307 bis 1327. Ein Spielball seiner Günstlinge. Seine Regentschaft ist ein einziges Desaster. Sein Tod ebenso grausam wie rätselhaft. Immer wieder verfällt Eduard II. Attraktiven Höflingen, bis seine Frau Isabella und die Adeligen nicht länger zuschauen wollen. Von Michael Feldhoff. Englands alter König Eduard I. stürmt in das Turmzimmer, in dem sich sein Sohn mit seinem vermeintlichen Liebhaber befindet, und wirft diesen aus dem Fenster. Eine der Szenen aus Mel Gibsons Film Braveheart, die im Gedächtnis verbleiben. Ganz so hat es sich in Wirklichkeit nicht zugetragen. Auch ist der künftige Eduard II. Nicht der schmächtige Jüngling, wie im Filmepos dargestellt, sondern ein großgewachsener und athletischer Kerl, der schwimmt und rudert und als Hobby Dächer deckt. Wer ist dieser Mann, der als einer der schlechtesten Könige in die Geschichte Englands eingehen wird und der vornehmlich an sich selbst gescheitert ist? Mit allzu großer väterlicher Liebe wird der 1284 geborene Eduard nicht überschüttet. Er ist eines von 14 Kindern von Eduard I. und seiner Gemahlin Eleonore und der einzige überlebende männliche Spross. Sein Vater nennt ihn im Streit einmal wenig liebevoll Hurensohn. Der alte König ist zu sehr mit Kriegen gegen Schottland und Frankreich beschäftigt, als dass er sich um die Erziehung seines Sohnes kümmert. Er stellt eine Gruppe junger Männer aus dem Hochadel zusammen, mit denen Eduard II. Aufwächst. Unter ihnen Pierre Gaveston, Sohn eines Adeligen aus der Gascogne. Gaveston ist scharfsinnig und auf den Ausbau der eigenen Macht bedacht. Eduard II. Erliegt seinem Charme und macht ihn zu seinem Kammerherrn. Als er Gaveston die Grafschaft Ponthieu als Geschenk übertragen möchte, kommt es 1307 zum offenen Streit mit dem todkranken Vater. Der arrangiert noch kurz vor seinem Tod die Hochzeit seines 23-jährigen Sohnes mit der 12-jährigen Prinzessin Isabella, einer Tochter des Königs Philipps IV. Von Frankreich. Das soll einen erneuten Krieg mit Frankreich verhindern. Der Bräutigam muss seinem Vater versprechen, Nachkommen zu zeugen. Doch als Eduard II. Im Februar 1308 in Westminster zum König gekrönt wird, erhält Gaveston die schönsten Juwelen, die Eduard von seinem Schwiegervater zur Hochzeit bekommen hat, Schmuck, der zu Isabellas Mitgift gehört. Laut dem Verfasser der Annalen von St. Paul's ist Gaveston ausstaffiert wie der Gott Mars. Beim anschließenden Bankett redet und lacht Eduard die ganze Zeit mit ihm, während er seine junge Frau völlig vernachlässigt. Eine Demütigung vor aller Augen. Die Umstände der Krönung bestätigen der politischen Elite Englands und Isabellas Familie, dass der König von Gaveston besessen ist. Zwar werden die Historiker sich nicht einig sein, ob Eduard homosexuell war. Tatsache ist aber, dass er nur auf Gaveston hörte und andere Ratgeber ausschloss. Auf Druck der englischen Barone muss er seinen Freund nun nach Irland in die Verbannung schicken. Vorher versorgt er ihn mit Ländereien und Adelstiteln. Mit Hilfe eines Reformprogramms, das den englischen Baronen und den Bischöfen weitreichende Privilegien zusichert, will sich Eduard II. Die Gunst des Adels zurückholen. Aber er setzt das Programm nie um und holt stattdessen Gaveston zweimal aus dem Exil zurück. Als das Land vor einem Bürgerkrieg steht, ist sich der Adel ausnahmsweise einig. Gaveston muss weg. Der Günstling wird gefangen genommen und geköpft. Drahtzieher ist Eduards Cousin Thomas von Lancaster. Eduard sinnt auf Rache, aber noch ist nicht die Zeit dazu. Dass er sich überhaupt an der Macht halten kann, liegt daran, dass seit der normannischen Eroberung noch nie ein englischer König abgesetzt worden ist. Im Norden formieren sich unterdessen die Schotten unter Robert the Bruce. Der hat mit seinen Truppen seit dem Tod von König Eduard I. rund 40 schottische Burgen von den Engländern zurückerobert und sieht nun seine Chance kommen. Die für den schottischen Unabhängigkeitskrieg alles entscheidende Schlacht findet 1340 bei Bannockburn statt. Obwohl die Männer Eduards II. Den Schotten zahlenmäßig weit überlegen sind, endet die Auseinandersetzung für das englische Heer in einer Katastrophe. Schwer gedemütigt gibt Eduard II. 3 Monate nach der Niederlage im Parlament die Entscheidungsmacht an seinen verhassten Cousin Thomas von Lancaster ab. Trotzdem lernt er nicht dazu. Auch wenn er mit Isabella 4 Kinder zeugt, nimmt er sich neue Günstlinge. Der finstere Höfling Jules Despensee ist der mächtigste von ihnen und schwingt sich zum Ersatzkönig auf. Eduard liefert sich ihm komplett aus. 1321 kommt es zum Aufstand der Adeligen. Es ist die Gelegenheit für Eduard II., seine Rache zu vollenden, zumal ein Teil der Barone noch zu ihm hält. Die Rebellion scheitert und hasserfüllt lässt Eduard seinen Cousin Lancaster sowie andere enge Verwandte hinrichten. Der König wird zum Tyrannen. Nachdem 1324 erneut ein Krieg mit Frankreich ausgebrochen war, schickt Eduard II. Seine Frau Isabella als Unterhändlerin nach Paris. Eine schlechte Idee. Frankreich wird inzwischen von Isabellas Bruder, Karl IV., regiert. Dort stellt die über Jahre hinweg gedemütigte Königin mit ihrem Geliebten, dem Grafen Roger Mortimer, ein Söldnerheer auf. Mortimer, ein ehemaliger Vertrauter Eduards II., konnte zuvor aus dem Tower nach Frankreich flüchten. Als das Heer von Isabella und Mortimer Englands Küste erreicht, laufen die letzten Getreuen Eduards zu seiner Frau über. Eduard II. Und Despensee werden in den Wäldern von Südwales gestellt. Der Günstling wird auf eine Leiter gebunden, wo man ihm bei lebendigem Leib das Herz herausreißt und seine Hoden verbrennt. Eduard wird abgesetzt und eingekerkert. Er stirbt unter mysteriösen Umständen im September 1327. Angeblich treibt man ihm durch ein abgesägtes Kuhhorn eine glühende Eisenstange in den After. Sein ältester Sohn folgt ihm auf den Thron. Als Eduard III. Entmachtet er einige Jahre später seine Mutter. Ihren geliebten Mortimer lässt er hängen. Schottland. The Bruce kämpft. Eduard II. Verspielt nicht nur den Thron und sein Leben, er verliert auch die Schotten an deren größten Freiheitshelden. Von Michael Feldhoff. Es beginnt mit einem Mord. In einer Kirche in Südschottland sticht Robert the Bruce im Februar 1306 den mächtigen Konkurrenten John Comyn nieder. Bald darauf sitzt er auf dem schottischen Thron. Seine königliche Legitimation bezieht er daraus, dass er ein direkter Nachfahre des Schottenkönigs David I. ist. Für seine Bluttat wird er vom Papst mit dem Kirchenbann belegt. Die schottischen Bischöfe aber stehen hinter ihm. Er soll ihre Unabhängigkeit von der englischen Kirche bewahren. Seitdem Eduard I., den letzten schottischen König, abgesetzt und den Widerstandskämpfer William Wallace 1305 gevierteilt hat, regieren englische Statthalter das Land. Robert the Bruce hat in der Vergangenheit mehrfach die Seiten gewechselt, so wie viele andere auch. Hin und her gerissen zwischen dem Treueeid des schottischen Adels an die englische Krone, der stets mit Ländereien versüßt wurde, und dem Wunsch nach einem unabhängigen Schottland. Nun heißt es, alles für Schottland. Der neue König hat schnell Erfolge, mehrfach schlägt er die zahlenmäßig überlegenen Engländer. Aber erst 1314 kommt es bei Bannockburn, 50 Kilometer nordwestlich von Edinburgh, zur Entscheidung. Den rund 8000 Schotten stehen fast dreimal so viele Engländer gegenüber. Eduard II. Lässt in einem Sumpfgebiet angreifen. Die meisten Ritter bleiben stecken oder ertrinken. Danach wagt er keine größeren Feldzüge gegen die Schotten mehr. Die erklären am 6. April 1320 in der Declaration of Arbroath als erste Nation der Welt ihre Unabhängigkeit. Eduard III. Verzichtet später auf seine Ansprüche und Schottland bleibt bis zur Union mit England 1707 unabhängig. Robert de Bruce plagen indes lebenslang Gewissensbisse. Er will den Mord an John Comyn sühnen und bittet einen Freund, sein Herz nach seinem Tod nach Jerusalem zu tragen. Eduard III. Von Erfolg zu Erfolg, außer am Ende. Er prägt das Königtum wie kein zweiter englischer Herrscher des Mittelalters. Unter ihm wird die Krone wieder respektiert und die Armee in Europa erneut gefürchtet. Doch dann trifft ihn ein Schicksalsschlag. Von Hauke Friedrichs. Trompetenklänge schallen über den Zwinn, einen Wasserlauf im heutigen Belgien, Trommler schlagen auf ihre Instrumente. Am 24. Juni 1340 gegen 15 Uhr gibt Eduard III. Von seinem Flaggschiff Thomas aus den Befehl zum Angriff. Sein Ziel ist die mächtige französische Flotte, die in der Flussmündung nahe dem niederländischen Ort Sluis liegt. Rund 190 feindliche Schiffe sind aneinander gebunden und bilden eine unbewegliche Barriere. Noch bevor die Franzosen eine Waffe gegen den Feind richten können, sterben schon die ersten Männer auf ihren Planken. Denn Eduard III. Hat erstmals eine an Land bewährte Spezialeinheit an Bord genommen. Seine Langbogenschützen feuern mehrere Pfeile in der Minute ab und schießen bis zu 350 Meter weit. Sie decken die Franzosen mit einem Pfeilhagel nach dem nächsten ein. Das Wasser auf der Schelde färbt sich rot, als sich Englands König selbst ins Gefecht wirft. Eduard III. Wird zwar am Bein verwundet, aber was er sieht, dürfte den Schmerz lindern. Sein Geschwader vernichtet die französische Flotte. Bei Anbruch der Dunkelheit haben die Engländer bereits 170 französische Schiffe gekapert oder versenkt. 9000 seiner Männer hat der englische König verloren, die Franzosen hingegen bis zu 18.000 Kämpfer. Es war in der Tat eine blutige und mörderische Schlacht, notiert ein französischer Chronist. Mit dem Sieg hat Eduard III. Auch als Feldherr das Vertrauen seiner Untertanen gewonnen, der einfachen Bauern wie der einflussreichen Lords. Die militärische Macht seines Königshauses stellt er wieder her. Ganz anders als sein tragischer Vorgänger erweist sich Eduard III. Als fähiger Stratege. In der Innen- und Außenpolitik wie auf den Schlachtfeldern des Großen Krieges, der sich zwischen England und Frankreich zusammenbraut. Heute gilt Eduard III. Als einer der bedeutendsten Herrscher aus dem Hause Plantagenet. Den Thron bestieg er 13 Jahre vor der Schlacht von Sluis, am 1. Februar 1327 als eine Marionette seiner Mutter Isabella und ihres Geliebten Roger Mortimer. Beide sind für die Absetzung und die Ermordung seines Vaters Eduard II. Verantwortlich, einen miserablen Monarchen, der seinem Amt nie gewachsen war und der auf die falschen Berater gesetzt hatte. Da der neue Herrscher Eduard III. Erst 14 Jahre alt ist, übernimmt ein Regentschaftsrat die Staatsführung, den Mortimer und Isabella lenken. Beide bereichern sich ungehemmt und bauen ihre persönliche Macht aus. Schließlich begreift der junge König, dass deren Habgier seine Herrschaft bedroht und er handelt entschlossen. Im Oktober 1330, in tiefer Nacht, dringen etwa 20 seiner loyalsten Gefolgsleute durch einen Geheimgang in die Burg von Nottingham ein, töten die Wachen und nehmen Mortimer und Isabella fest. Am 29. November wird Mortimer wegen Hochverrates wie ein gewöhnlicher Verbrecher gehängt. Eduards Mutter darf zwar weiterhin ein luxuriöses Leben führen, sich aber nicht mehr politisch betätigen. Der König regiert fortan selbstständig und festigt seine Macht. Nachdem er in England für Ruhe gesorgt hat, wendet sich Eduard III. Den Problemen auf dem Kontinent zu. In Frankreich greift König Philipp VI. Nach englischen Ländereien und beansprucht am 24. Mai 1337 Aquitanien für sich. Eduard bringt das in eine komplizierte Lage. Als Vasall des französischen Monarchen hat er Philipp VI. Treue geschworen. Nun aber bereitet er gleichwohl einen Krieg gegen seinen Lehnsherrn vor. Um den Loyalitätskonflikt zu lösen, meldet der englische Herrscher selbst Ansprüche auf die französische Krone an. Für einen Angriff auf Frankreich fehlt Eduard jedoch das Geld. Zudem bedroht ein weiterer Gegner sein Reich von Norden her. Ständige Angriffe der Schotten, die immer mehr englische Burgen erobern, binden Truppen an der Grenze. Erst nach einem Jahr hat Eduard III. Seine Armee gegen Frankreich aufgestellt. Am 22. Juli 1338 landet er mit seinem Heer in Antwerpen und eröffnet den Hundertjährigen Krieg. Zu großen Schlachten kommt es zunächst nicht. Im September 1339 rückt die englisch-niederländische Streitmacht von Valenciennes in die Grafschaft Hennegau im heutigen Belgien ein. Eduard III. Versucht, den französischen König zur Schlacht zu zwingen, doch dazu kommt es nicht, weil Philipp VI. Immerzu ausweicht. Am 26. Januar 1340 lässt sich Eduard III. In Gent symbolisch zum König von Frankreich küren. Doch die Valois herrschen weiter in Paris und Eduards Kriegskasse ist weiterhin leer. Weil Verbündete und die Söldner bezahlt werden wollen, kehrt Eduard nach England zurück, um das Parlament um Geld zu bitten. Schon im Juni 1340 bricht er erneut mit Schiffen und 9 Soldaten nach Flandern auf und stößt an jenem 24. Juni auf die Franzosen bei Slers. Der Sieg auf dem Schwinn ist eindeutig, aber er nützt Eduard III. Wenig. Denn an Land gelingen ihm zunächst keine entscheidenden Siege. Beide Monarchen riskieren wenig und erzwingen keine Schlacht. Am 25. September 1340 stimmt Eduard einem Waffenstillstand zu. Doch weiterhin schwelgen regionale Konflikte, die sich rasch zu Großbränden entzünden können. 6 Jahre später kommt es am Nachmittag des 26. August 1346 im Norden Frankreichs bei Crécy zu einer der berühmtesten Schlachten des Hundertjährigen Kriegs. Der französische König kann seine Ritter nicht von einem ungestümen Angriff auf die starken englischen Stellungen abhalten. Die Attacke bricht im Geschosshagel der englischen Langbogenschützen zusammen. Während Philipp VI. Vom Schlachtfeld flieht, bleiben Tausende seiner Männer tot zurück oder geraten in Gefangenschaft. Eduard III. Nutzt seinen Sieg wieder kaum aus. Er stößt nicht weiter ins Innere Frankreichs vor und zeigt damit ein Verhalten, das für Englands Könige typisch ist. Eduard gibt sich lieber als Chevalier, als ein Ritter. Und er verknüpft seine Herrschaft mit der Artus-Sage, inszeniert sich als Vorkämpfer der mythischen Tafelrunde und schwärmt vom ritterlichen Zweikampf. Tatsächlich liebt er Turniere. Besonders das Lanzenstechen gefällt ihm. Er gründet nun auch den Hosenbandorden, der Ritterlichkeit und Tapferkeit fördern will. Die Pest verhindert 1347 eine Fortsetzung des Krieges. Der Schwarze Tod rafft Hunderttausende dahin. Die Wirtschaft bricht in weiten Teilen Europas zusammen. Den Königen fehlen Soldaten, Vorräte, Steuereinnahmen und Verbündete, um ihren Kampf im großen Stil fortzusetzen. Eduard stimmt notgedrungen Friedensverhandlungen mit Frankreich zu, die bis Mitte der 1350er Jahre laufen. Aber den Diplomaten gelingt es nicht, den Konflikt zu beenden. Am 1. Juni 1355 erklärt Eduard III. Die Verhandlungen für gescheitert und fällt kurz darauf in die Normandie ein. Gleichzeitig rückt sein Sohn und Thronfolger, Eduard der Schwarze Prinz, mit einem großen Truppenaufgebot bis nach Carcassonne im Süden Frankreichs vor. Die Armee des Prinzen, dessen Beiname von seiner schwarzen Rüstung stammt, richtet dabei schwere Verwüstungen an. Frankreichs König Johann II., der 1350 seinem Vater auf den Thron gefolgt ist, hat die Engländer anfangs vorrücken lassen. Nachdem er in Chartres ein stattliches Heer aufgestellt hat, geht er nun gegen die Armee des schwarzen Prinzen vor. Am 19. September 1356 kommt es bei Poitiers zur Schlacht. Die Franzosen sind den Engländern zahlenmäßig deutlich überlegen. Aber Johann versagt als Feldherr. Er erleidet eine schwere Niederlage und gerät in englische Gefangenschaft. Eduard III. Lässt Johann II. Nach London bringen, ihn ehrenvoll behandeln und mit höfischen Vergnügungen unterhalten. Englands König hat damit den Gipfel seines Ansehens erreicht. Auch den schottischen König haben die Engländer gefangen genommen. Nachdem die Verhandlungen über die Freilassung des inhaftierten französischen Monarchen an übermäßigen englischen Forderungen gescheitert sind, gehen die Kämpfe 1359 weiter. Eduard und seine vier Söhne stoßen mit drei großen Heeren vor. Der französische Regent überlässt den Plantagenets das offene Land, nur die Städte werden verteidigt. Am 13. April 1360 gerät Eduards Armee in einen Hagelsturm, der einen Großteil des Trosses zerstört. Am 8. Mai schließen die Kontrahenten einen weiteren Waffenstillstand. Daraufhin vereinbaren die Könige die Bedingungen für die Freilassung Johanns. Dieser muss große Gebiete an Eduard III. Abtreten und horrende 3 Millionen Écus zahlen, was in etwa den französischen Steuereinnahmen für 2 Jahre entspricht. Dafür verzichtet Eduard auf seine französischen Thronansprüche. Am 5. Dezember 1360 kommt Johann II. Frei. Im Gegenzug gehen hohe französische Adelige als Geiseln zu den Engländern, darunter Herzog Ludwig von Anjou, ein Sohn des Königs. Er entzieht sich jedoch mit einer List der Gefangenschaft. Der Königssohn bittet, an einer Pilgerfahrt teilnehmen zu dürfen, verspricht, zurückzukehren, bricht sein Ehrenwort und stellt damit den Vater bloß. Daraufhin begibt sich König Johann II. Erneut in englische Gefangenschaft, um die Ehre des Hauses Valois zu retten. Er stirbt am 8. April 1364 in London. In Frankreich übernimmt Karl V. die Macht. Der Frieden hält, bis der französische König 1369 im Herzogtum Aquitanien einen Aufstand gegen die Plantagenet-Herrschaft unterstützt. Der englische Hof ist überrascht, es gehen bedeutende Gebiete in Frankreich verloren. Eduard ist zu alt und senil, um seine Truppen anzuführen. Sein Thronfolger, der schwarze Prinz, leidet an Krankheiten und stirbt im Juni 1376. Dieser Schicksalsschlag trifft den schwerkranken Eduard III. Hart. Seit dem Tod seiner Frau, Philippa, umgibt er sich mit Günstlingen und Mätressen, die ihn in seinen letzten Stunden alleine lassen. Am 21. Juni 1377 stirbt der König mit 64 Jahren in Richmond, heute in London. Um sein Erbe streiten sich seine Nachkommen. Aus dem Konflikt entstehen die Rosenkriege, ein brutaler Bürgerkrieg um den Thron. Was Eduard III. Aufgebaut hat, pulverisieren seine Nachfolger. 100-jähriger Krieg. Endloses Duell. 116 Jahre lang kämpfen englische Könige um riesige Territorien in Frankreich. Am Ende vergeblich. Von Hauke Friedrichs. Einer der längsten Kriege der europäischen Geschichte beginnt im Jahr 1337. Die Kronen Englands und Frankreichs duellieren sich bis 1453 in einer langen Reihe von Konflikten. Die Kampfhandlungen sind aber immer wieder durch Waffenstillstände und friedliche Zeiten unterbrochen. Grund für die Auseinandersetzungen sind komplizierte Lehensverhältnisse, die darauf zurückgehen, dass der französische Herzog der Normandie, Wilhelm der Eroberer, sich 1066 zum englischen König krönen ließ. Es bestehen zudem enge verwandtschaftliche Beziehungen unter dem Hochadel aus beiden Ländern. Eduard III. Besitzt mütterlicherseits durchaus Ansprüche auf den französischen Thron. Als 1328 in Frankreich die Macht von den Kapetingern auf das Haus Valois übergeht, geschieht dies vor allem, weil der Regent Philipp von Valois kurzerhand die Herrschaftsansprüche aller weiblichen Nachkommen abschafft. Die ersten Jahrzehnte dominiert England den Hundertjährigen Krieg und erzielt teilweise große Gebietsgewinne in Frankreich. Dann aber gewinnen die Franzosen das verlorene Territorium weitgehend zurück. 1386 setzt eine gut 28 Jahre andauernde Pause ein. 1399 übernehmen die Lancaster in England die Macht. Heinrich V. greift abermals Frankreich massiv an, gewinnt 1415 die Schlacht von Azincourt und nimmt einen erheblichen Teil des Landes im Norden ein. Zwischen 1436 und 1453 wendet sich das Blatt erneut. England verliert bis auf Calais den gesamten Festlandbesitz in Frankreich. Richard II. 1377 bis 1399. Der letzte Plantagenet. Lange vor der Epoche des Absolutismus strebt dieser König nach unumschränkter Macht. Richard II. Löst sich von allen Räten und vom Parlament. Schließlich stirbt er so, wie er sein Land regierte. Brutal. Von André Weikart. Als am 16. September 1398 die Sonne über Coventry aufgeht, ist die Stadt in hellem Aufruhr. Menschenmassen drängen sich auf dem Weg zum Turnierplatz vor der Stadt. Jeder will einen Platz auf den vorderen Rängen ergattern. König Richard II. Ist anwesend. Ritter, Bischöfe und Adel aus dem ganzen Königreich, aber auch viel Volk hat sich versammelt, um zwei der größten Fürsten Englands im Duell zu sehen. Auf der einen Seite ist Henry Bolingbroke, Cousin des Königs und Erbe des Hauses Lancaster. Auf der anderen Thomas Mowbray, Earl von Nottingham. Sie bezichtigen sich gegenseitig des Verrats. Beweise fehlen und Richard II. Hat in seiner Allmacht ein Gottesurteil angeordnet. Die beiden sollen einen Zweikampf bis zum Tode führen. Der Herr, so glauben die Zeitgenossen, werde die Hand des Rechtschaffenen führen und den Verräter in die Hölle schicken. Die Duellanten sitzen bereits in glänzenden Rüstungen auf ihren Kampfrossen, als der König sich erhebt und gebietet: Ho, ho! Damit ist der Kampf unterbrochen. Zwei Stunden lang lässt Richard II. Die verfeindeten Fürsten in ihren Turnierzelten verharren, dann ergeht ein Richtspruch. Das Duell findet nicht statt. Stattdessen verbannt der König beide Männer. Bolingbroke für 10 Jahre, Mowbray auf Lebenszeit. Es ist ein hinterlistiger Schiedsspruch. 4 Monate nach der Verbannung Bolingbrokes stirbt sein Vater, der Duke of Lancaster. Richard II. Zieht dessen Vermögen ein. Einzelne Teile gibt er an loyale Gefolgsmänner, das meiste behält er selbst. Dasselbe geschieht mit dem Erbe Mowbrays, der nach der Verbannung ins Heilige Land pilgert und auf der Rückreise an der Pest stirbt. Richards Machtdemonstration markiert den Höhepunkt seiner Herrschaft, die bereits von Zeitgenossen als Tyrannei bezeichnet wird. Der letzte Plantagenet, der 1377 als 10-Jähriger zum König gekrönt und wegen seiner Jugend lange von einem königlichen Rat bevormundet wurde, neigt zum Jähzorn. Auf den Erzbischof von Canterbury stürmt er mit dem Schwert los, als dieser ihm widerspricht. Dem Earl von Arundel, der 1394 verspätet zur Beisetzung von Richards erster Frau erscheint, schlägt er so ins Gesicht, dass der Earl blutend zu Boden geht. In der Grabinschrift, die Richard 1395 für sich selbst formuliert, heißt es: Er warf alle nieder, die sein königliches Vorrecht verletzten. Tatsächlich gelingt es Richard II. In den 1390er Jahren, sich vom Regentschaftsrat und auch vom Parlament zu befreien. Er ist es, der auf der Anrede »Eure Majestät und königliche Hoheit« besteht, wo seine Vorfahren sich schlicht »My Lord« nennen ließen. Anders als seine Vorgänger, die ihre Legitimität durch militärische Erfolge unter Beweis stellten, pocht Richard auf das Prinzip der Gottesgnade, die ihn durch Geburt zum Herrscher bestimmt hat. Zugleich zelebriert er höfischen Pomp. Unter seiner Herrschaft blühen Literatur und Architektur auf, während Richard den Jahrhundertkonflikt mit Frankreich in einem Waffenstillstand auf Eis legt. Sein Ziel ist nicht Expansion, sondern der Aufbau eines straffen zentralistischen Staats. Im Parlament von 1397 sitzt der König erhöht auf einem Thron über dem versammelten Adel. 300 Bogenschützen umstellen die Versammlung, in der Richard die Worte des alttestamentarischen Propheten Ezechiel verlesen lässt. Ich will ein Volk aus ihnen machen und sei es ein König über ihnen allen. Doch eine absolutistische Herrschaft, wie sie Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. Im 17. Jahrhundert zur Vollendung bringt, missrät dem Plantagenet. Die Männer, die ihn einst an der Ausübung seiner Königsmacht gehindert haben, verfolgt Richard mit Ingrimm. Zwar wird 1397 eine Amnestie für Vergehen aus der Zeit der Ratsregierung erlassen, der König behält sich jedoch das Recht vor, 50 Verschwörer davon auszunehmen. Bald sprechen Hunderte bei ihm vor, um Vergebung zu erbetteln. Von den meisten erpresst Richard ungeheure Summen, damit ihr Leben verschont bleibt. Die Anführer der entmachteten Opposition lässt er einsperren, verbannen oder umbringen. Im Blutrausch wütet der König in den Folgejahren weiter. Um die Einnahmen der Krone noch mehr zu steigern, lässt er Zwangsanleihen über feste Summen, aber ohne Namensnennung ausstellen. Die örtlichen Geldeintreiber tragen dann in die Dokumente willkürlich die Namen derjenigen ein, die ihnen wohlhabend genug erscheinen. Die Chronisten berichten auch, der König habe Adelige gezwungen, Urkunden zu unterzeichnen, in denen sie ihr Land der Krone abtreten. Später verlangt Richard sogar Blanko-Urkunden von seinen Untertanen, leere Blätter, die diese unterzeichnen sollen, sodass er jederzeit gegen sie vorgehen kann. Im Sommer 1399 bricht Richard II. Nach Irland auf, um sein Regiment auch dort durchzusetzen. Henry Bolingbroke nutzt die Abwesenheit. Der auf dem Turnierplatz von Coventry gedemütigte und um sein Erbe gebrachte Lancaster kehrt mit 100 Getreuen aus dem Exil zurück. Die kleine Streitmacht genügt. In Scharen laufen die Menschen dem Usurpator zu, während die Soldaten des Königs desertieren. Richard II. Eilt zurück, landet im Süden von Wales, aber es gelingt ihm nicht mehr, eine treue Armee zu versammeln. Niemand will sich schützend vor den Tyrannen stellen. Als Franziskanermönch verkleidet, schlägt er sich zur Festung Conwy durch, wo Bolingbroke ihn kampflos gefangen nimmt. Ende September 1399 tagen die Lords in London. Einstimmig beschließen sie, den König abzusetzen. Im Palast von Westminster bricht Jubel aus. Nach 245 Jahren endet die Herrschaft der Dynastie, die England geformt hat wie keine andere. Dem entthronten König bleiben nur wenige Monate im Tower von London. Ein Chronist kolportiert, Richard habe sich durch freiwilliges Fasten selbst getötet. Wahrscheinlicher ist, das neue Regime ließ den Ex-König gezielt verhungern. Er stirbt im Februar 1400. Henry Bolingbroke, nunmehr König Heinrich IV., lässt den Leichnam 2 Tage lang in St. Paul's aufbahren. Es sind die eingefallenen Überreste eines gescheiterten Herrschers. Machtkampf der Plantagenets. Die Rosenkriege. Von 1455 bis 1485 führen die Häuser Lancaster und York einen gnadenlosen Bürgerkrieg um Englands Thron. Am Ende herrscht ein neues Haus. Von André Weikart. Dem späteren Heinrich IV. Gelingt es, 1399 mühelos England zu erobern und dem verhassten Richard II. Die Krone zu entreißen. Gleichwohl bleibt seine dynastische Legitimation fragwürdig. Denn sein 8-jähriger Verwandter Edmund Mortimer steht in der Rangfolge vor ihm. Statt den Thronfolger umzubringen, lässt Heinrich ihn in Irland gefangen setzen. So existiert parallel zur Linie der Lancaster, die von nun an den König stellt, noch eine ältere Linie, die sich später mit der jüngeren Linie des Hauses York vereint, das ebenfalls Ansprüche geltend machen kann. Ein halbes Jahrhundert lang ruht der Konflikt. Erst als England 1453 den 100-jährigen Krieg gegen Frankreich verloren hat und König Heinrich VI. Geisteskrank wird, flammt er wieder auf. Mit wechselndem Kriegsglück gewinnt in den folgenden Jahrzehnten mal die eine, mal die andere Seite die Oberhand. Da beide Häuser eine Rose im Wappen tragen, York eine weiße, Lancaster eine rote, geht die unzählige Abfolge von Schlachten, Morden und Umstürzen als die Zeit der Rosenkriege in die Geschichte ein. York scheint die Fehde zunächst für sich entschieden zu haben und festigt seine Macht unter Eduard IV., der mit einer Unterbrechung von 1461 bis 1483 regiert. Nach dem Tode Eduards sind die Krönungsvorbereitungen für seinen Sohn bereits im Gang, als der Bruder des verstorbenen Königs, der spätere Richard III., sich an die Macht putscht, seinen Neffen zum illegitimen Erben erklären und verschwinden lässt. Das wiederum bringt die geschlagenen Lancasters zurück ins Spiel. Heinrich Tudor, der über seine Mutter weitläufig mit dem Geschlecht verwandt ist und im französischen Exil lebt, setzt 1485 auf die Insel über. Er sammelt Truppen und siegt am 22. August in der Schlacht von Bathworth, während der gleich mehrere Adelige zu ihm überlaufen. Noch auf dem Schlachtfeld setzt sich Heinrich Tudor angeblich die Krone des erschlagenen Königs auf den Kopf auf. Eine Ehe mit Elizabeth of York, der Tochter Eduards IV., verbindet schließlich beide Familien unter dem Siegel des Hauses Tudor, das für die nächsten knapp 120 Jahre die Geschicke des Landes bestimmen wird. Interview: Richard und John waren Schurken. Bestseller-Autorin Rebecca Gablé hat eine Reihe Bücher zu den Plantagenets verfasst. Hier erzählt sie, warum sie Richard Löwenherz nicht leiden kann, Eleonore bewundert und das Mittelalter besser war als sein Ruf. Interview von Christian Pantle. Ihr erster historischer Roman, Das Lächeln der Fortuna, spielt im 14. Jahrhundert in der Endzeit der Plantagenet-Herrschaft. Warum haben Sie genau diese Zeit gewählt? Als ich in den 1990er Jahren diesen Roman geschrieben habe, ahnte ich nicht, dass daraus eine ganze Reihe, die Warringham-Saga, werden würde. Ich war Studentin der mittelalterlichen englischen Literatur und Sprachgeschichte. Das 14. Jahrhundert war eine kulturelle Blütezeit. Wir haben uns im Studium sehr intensiv damit befasst. Zudem war ich fasziniert von den beiden sehr widersprüchlichen Königen dieser Zeit, Eduard III. Und Richard II. Ersterer ist immer noch mein Lieblingskönig unter den Plantagenets. Weshalb? Ich will ihn jetzt nicht den sanftmütigsten nennen, das wäre bei den Plantagenets dann doch übertrieben, aber ich glaube, dass er ein etwas sonnigeres Gemüt hatte als die meisten anderen und vom Grundsatz her wohlmeinend war, auch dem Volk gegenüber. Außerdem hat er den Artuskult wiederbelebt und das hat einen enormen Reiz, macht diesen König emotional unwiderstehlich. Und welcher Plantagenet ist für Sie der größte Schurke? Das ist schwierig, die Auswahl ist zu groß. Schon Richard Löwenherz und sein Bruder John, auch Johann ohne Land genannt, tun sich in der Kategorie nicht viel, sie waren beide Schurken. Dabei gilt Richard Löwenherz allgemein als der Gute. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Mein jüngster veröffentlichter Roman Teufelskrone hat John als historische Hauptfigur und ich war ursprünglich angetreten, um ihn ein bisschen zu rehabilitieren und aus der ewigen Schurkenrolle herauszuholen. Aber das ging nicht, das lässt die Quellenlage einfach nicht zu. Er hat wirklich schreckliche Dinge getan. Doch Richard hat ebenso schreckliche Dinge getan. Wie etwa 1191 in Akkon 3000 Gefangene abschlachten lassen. Das war sicher seine schlimmste Tat. Es ärgert mich, dass Richard immer noch dieser Heldennimbus anhaftet. Er wird ja in England ohne Ende verehrt, obwohl er von seinen 10 Regierungsjahren nur 6 Monate dort verbracht hat. Das Land war ihm sowas von egal. Es war nur eine Geldquelle für ihn, die er ohne jede Rücksicht ausgepresst hat. In Ihrem Sachbuch von Ratlosen und Löwenherzen beschreiben Sie die Plantagenets als schillerndste Königsdynastie des Mittelalters. Inwiefern haben Sie besonders geleuchtet? Schillernd ist nicht nur positiv gemeint, sondern auch im Sinne von mit Promi-Allüren, charakterstark, mit auch negativen Auswirkungen. Diese Familie hat sehr interessante Persönlichkeiten hervorgebracht. Es fängt ja schon fast mit dem Höhepunkt an, mit Heinrich II. Und Eleonore. Diese beiden waren Titanen. Wobei Eleonore gleich drei Plantagenet-Könige lenkte, neben ihrem Mann Heinrich auch ihre Söhne Richard und Johann alias John. In meinem jüngsten Roman habe ich mich ausführlich mit ihr beschäftigt. Als John den Thron bestieg, war sie schon um die 77 Jahre alt. Und wenn man sich anschaut, wie wirkungsmächtig sie trotzdem in John Regierungszeit noch war, ist das beeindruckend. Als für den französischen Thronfolger eine Braut in der eigenen Familie gefunden werden musste, ist diese hochbetagte Frau über die Pyrenäen nach Spanien gereist, um unter ihren kastilischen Enkelinnen diejenige auszusuchen, die am besten dafür geeignet war. So viel Energie ist unfassbar und solche Unbeugsamkeit. Selbst von Richards Tod hat sie sich überhaupt nicht ausbremsen lassen. Es muss eine fürchterliche Tragödie für sie gewesen sein, als ihr Lieblingssohn starb. Aber sie ist in keinerlei Lethargie verfallen. Diese Frau war wirklich ein Powerhouse. Nicht nur die Persönlichkeiten, auch einige Errungenschaften aus der Zeit der Plantagenets wirken bis in die Gegenwart nach. Die Magna Carta, das erste Parlament, die englische Sprache in der Literatur. Die Magna Carta ist ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte, da darin unerhörte Dinge stehen wie: kein Mann darf widerrechtlich gefangen gehalten werden. Man kann sie vielleicht als Erklärung der Menschenrechte im Embryonalstadium bezeichnen. Die Magna Carta ist das einzig Positive, das von Johns Regentschaft geblieben ist. Und ausgerechnet diese große Errungenschaft war unfreiwillig. Das ist eine der Ironien der Geschichte, die ich ganz besonders spannend finde. Trotz solcher Fortschritte gilt das Mittelalter gemeinhin als finstere Epoche. Ärgert Sie das? Natürlich waren die Zeiten rau und Hinrichtungen grausam. Auch wie die Menschen im Alltag miteinander umgingen, war viel mehr von Gewalt bestimmt, als wir es hier in Westeuropa heute als Norm akzeptieren können. Aber man war im 14. Jahrhundert noch vergleichsweise liberal, versuchte nur die Irrgläubigen auf den rechten Pfad zurückzuführen. Die Renaissance ab dem 15. und die Gegenreformation ab dem 16. Jahrhundert waren viel, viel finsterer. Jetzt legte man das Augenmerk auf Bestrafung und Ausrottung. Auch die grauenhaften Hexenverfolgungen ereigneten sich nicht im Mittelalter, sondern ja erst danach in der frühen Neuzeit. Ganz genau, jeder Laie, der das Wort Hexenverfolgung hört, denkt sofort Mittelalter. Das ist höchst ungerecht. Auf der anderen Seite fühlen sich sehr viele Menschen zum Mittelalter hingezogen, wie nicht nur der Erfolg ihrer Bücher zeigt, sondern auch zahlreiche Mittelaltermärkte und natürlich die Mittelalter-Fantasy wie Game of Thrones. Das Mittelalter ist nicht nur eine brutale Zeit der Pest, Kriege und Hungersnöte, sondern auch eine märchenhaft anmutende Welt von Rittern und Damen. Das Höfische trägt mit der Minne ganz viel Romantik in sich. Die Briten sagen The Age of Chivalry, das Zeitalter der Ritterlichkeit, und das trifft es genau. Wir finden dort Ideale, die teilweise heute noch Gültigkeit haben. Warum nur erschoss er Hitler nicht? Ein Leben wie im Kinofilm. Der britische Agent Richard Meinertshagen erzählt in seinen Memoiren von Treffen mit Diktatoren, von tollkühnen Kriegsmanövern und von Bolschewisten, die sein Leben bedrohten. So spannend klingen die Geschichten, dass man sie zu gerne glauben möchte. Von Michael Billig. Hufe wirbeln Staub auf, Gewehrschüsse hallen durch die Wüste bei El Gireir, einer Ortschaft im südlichen Palästina. An diesem 10. Oktober 1917 jagt die osmanische Kavallerie einen britischen Soldaten. Die Verfolger schießen, treffen gar den Flüchtenden, der auf seinem Pferd taumelt, aber verletzt entkommt. Immerhin entdecken die Osmanen eine Tasche, die er bei dem wilden Ritt verloren hat. Darin befinden sich geheime Papiere. Sie verraten Angriffspläne des britischen Expeditionskorps. In der Folge konzentriert die osmanische Armee ihre Verteidigung auf die Festung Gaza. Doch das wahre Ziel der Briten liegt woanders. Die Tasche mit dem Plan war nur ein Trick, um die Feinde zu verwirren. Ende Oktober greifen die britischen Streitkräfte an, nicht Gaza, sondern 30 Meilen weiter südlich. Die Briten erobern Beersheba, die Stadt der Brunnen und ihre Wasservorräte, die für den weiteren Krieg, bis Weihnachten will man in Jerusalem sein, unerlässlich sind. Als Haversack Roos wird der Taschentrick in britische Geschichtsbücher eingehen und mit ihm der Agent Richard Meinertshagen, der diese Kriegslist erdacht und ausgeführt haben will. Er selbst berichtet ausschmückend in seinen Tagebüchern davon. Doch der Spion ist ein Meister im Geschichtenerzählen und der subtilen Manipulation. Der 1878 in London geborene Meinertshagen stammt aus einer Bankiersfamilie mit deutschen Wurzeln. Er soll in die Fußstapfen seines Vaters treten, der Seniorpartner einer großen Handelsbank ist. Doch der Sohn beobachtet lieber Vögel und sucht die Ferne. 1899 tritt er bei den Royal Fusiliers in die britische Armee ein. Mit diesem Infanterieregiment zieht es ihn nach Indien. 1915 wird er Chef der militärischen Aufklärung beim Ostafrika-Korps. Er wertet die Ergebnisse von Spähtrupps und Aufklärungsflügen aus und gilt als hervorragender Kartograf. In seinen Tagebüchern lebt Meinertshagen das aufregende Leben eines Top-Agenten und wird so sogar zu einem der Vorbilder für Ian Flemings Romanfigur James Bond. Er reist in seinen Fantasien durch die Welt und meistert im Stile von 007 jede Mission. In den griechischen Bergen rettet Meinertshagen eine junge Frau aus einem entgleisten Zug, der in den Abgrund zu stürzen droht. In einem seiner ersten Einsätze als Spion späht er ein russisches Fort auf der Krim aus. Und er rühmt sich mancher Bluttat, wobei er tatsächliche Einsätze teils maßlos übertreibt. Als das Volk der Nandi gegen den Bau der Eisenbahn nach Uganda rebelliert, werden ihre Anführer unter dem Vorwand von Friedensgesprächen in eine Falle gelockt und von Meinertshagen und anderen Soldaten massakriert. Weihnachten 1916 tötet der Agent seinen Schriften zufolge im heutigen Tansania einen deutschen Offizier und verspeist danach genüsslich dessen Weihnachtsessen, das dem hochrangigen Militär offenbar kurz zuvor serviert worden war. Und 1930 will er auf geheimer Mission in Spanien gleich 17 bolschewistische Agenten ausgeschaltet haben. Meinertshagen erzählt in seinen zwischen 1957 und 1960 veröffentlichten Tagebüchern, was die britische Öffentlichkeit gern hört. Durch seine angeblichen Taten demonstriert er der Welt die Überlegenheit des Empires. Wer will da am Wahrheitsgehalt seiner Geschichten zweifeln? Zum Mythos gehört die Freundschaft zu einem anderen Spion im Dienst der Krone, Thomas Edward Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien. Sie treffen sich tatsächlich bei der Konferenz von Versailles 1919, teilen sich gar ein Hotelzimmer, aber Lawrence traut dem Kollegen nicht, zu Recht, wie sich Jahrzehnte später herausstellen wird. Meinertshagen berichtet auch von 3 Treffen mit Adolf Hitler in Berlin. Als er dem Diktator das erste Mal gegenübersteht und der ihn mit Heil Hitler grüßt, antwortet der Brite mit Heil Meinertshagen. Beim letzten Treffen am 28. Juni 1939 hat er eine geladene Pistole in der Tasche. Im Nachhinein bedauert er es, sie nicht gezückt und auf Hitler abgefeuert zu haben. Er hätte den Lauf der Geschichte ändern können, betont er selbstgewiss. Sein Ruhm wird lange über seinen Tod im Jahr 1967 hinaus erstrahlen. Meinertshagen gilt nicht nur als Kriegsheld, sondern wird auch als Naturforscher geschätzt. Er entdeckt neue Tierarten, etwa das Riesenwaldschwein. Er verfasst Standardwerke zur Ornithologie, jagt Vögel und stopft sie eigenhändig aus. Meinertshagen baut die größte private Sammlung seiner Zeit mit mehr als 20.000 Präparaten auf. Generationen von Forschern werden sich damit befassen. Doch auch diese Sammlung beruht auf Betrug, wie in den 1990er Jahren offenkundig wird. Bei vielen Exemplaren handelt es sich um Diebesgut. Meinertshagen hat präparierte Vögel aus anderen Sammlungen gestohlen und sie als eigene Trophäen ausgewiesen. Um die Herkunft zu verschleiern, manipulierte er Daten, etwa Ort und Zeitpunkt, an dem die Vögel geschossen wurden. Manche Vogelarten galten deshalb schon als ausgestorben, weil er falsche Angaben zu ihrem Lebensraum gemacht hat. Es sind diese Erkenntnisse über sein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit, die schließlich auch seine Agentenabenteuer in ein neues Licht rücken. Der Autor Brian Garfield überführt ihn in einer 2007 erschienenen Biografie als Aufschneider, Schwindler und Mörder. So hat Meinertshagen einen indischen Stallburschen erschlagen und die Tat vertuscht. Garfield verdächtigt ihn auch des Mordes an seiner zweiten Ehefrau. Zu den angeblichen Treffen mit Hitler. Der Diktator ist laut Garfields Recherchen gar nicht in Berlin gewesen, als Meinertshagen ihn dort getroffen haben will. Und zum Trick mit der Tasche. Die Idee stammt in Wahrheit von einem anderen Soldaten, der aber 1918 im Krieg gefallen ist und sich deswegen nicht gegen die fremde Aneignung wehren konnte. Dabei hat es Zweifel an seiner Rolle bei der Kriegslist schon zu seinen Lebzeiten gegeben. Der Soldat Arthur Neat, der sie ebenfalls ausgeführt hatte, stellte Meinertshagen zunächst in einem Brief zur Rede. 1956 wandte Neat sich dann mit einem Leserbrief an die britische Öffentlichkeit. Meinertshagen war um keine Ausrede verlegen und behauptete dreist, der Trick sei wohl mehrfach angewendet worden. Rasenmäher, kurz und schnittig. 1830 entwickelt der Mechaniker Edwin Beard Budding ein neuartiges Gerät, das für einen perfekten englischen Rasen sorgt. Es bedient ein viktorianisches Schönheitsideal, bringt aber einen gewichtigen Nachteil mit sich. Von Michael Tschiggerl. Das Gras steht hoch, als Edwin Beard Budding seinem Geschäftsfreund John Farrabee in einer Nacht des Jahres 1830 seine neue Erfindung vorführt. Zu so später Stunde fühlen sie sich von niemandem beobachtet. Im Schein einer Fackel schiebt Budding das schwere Gerät mit der gusseisernen Spindel über die Wiese hinter Farrabees Haus. Überall, wo die wundersame Maschine entlanggeschoben wird, bleiben gleichmäßig niedrige Grashalme zurück, lauter Streifen mit kurzem Rasen. Edwin Beard Budding ist kein Gartenkünstler, sondern arbeitet als Mechaniker in einer Tuchfabrik. Dort hat er beobachtet, wie gewebter Stoff mit einem speziellen Schneidwerkzeug beschnitten wird, sodass dabei eine glatte Stofffläche entsteht. Warum sollte sich das Konzept nicht auch auf ganze Wiesen übertragen lassen? Das Kernstück seiner Erfindung ähnelt einer Schere. Ein rotierendes Messer drückt die Grashalme gegen ein feststehendes Untermesser, wodurch die Halme abgeschnitten werden. Zudem sorgt die rotierende Bewegung dafür, dass die abgeschnittenen Halme im weiten Bogen aus der Spindel herausfliegen. Budding versieht das Gerät mit Rädern und einem langen Handgriff. Es ist der erste Rasenmäher mit einer Klingenbreite von 480 mm. In seiner Patentschrift vom 31. August 1830 führt er aus: Es ist ratsam, die Maschine zu verwenden, wenn das Gras oder die Pflanzen trocken sind. Und er preist das Gerät gegenüber traditionellen Methoden an. Die Augen werden von diesen kreisförmigen Narben, Ungleichheiten und kahlen Stellen, die so häufig von den besten Schnittern mit der Sense gemacht werden und die mehrere Tage sichtbar bleiben, niemals beleidigt werden. Sein Freund John Farrabee beginnt alsbald, die ersten Rasenmäher herzustellen. Farrabee besitzt die Phoenix Iron Works in Thrupp, einem Dorf in der englischen Grafschaft Gloucestershire im Westen Englands. In der Fabrik werden schon länger Maschinen für die Textil- und Agrarindustrie angefertigt. Die neuen Rasenmäher treffen den Zeitgeist des viktorianischen Englands. Seit dem 18. Jahrhundert gilt ein perfekter Rasen als Schönheitsideal eines Landschaftsgartens. Rund um die Schlösser und Herrenhäuser liegen die kurzgemähten Pleasure Grounds mit ihren geschwungenen Wegen, Solitärbäumen und Seen. Anerkennend notiert der führende französische Gartengestalter Édouard François André im Jahr 1879 über diese Anlagen: Die schönsten Rasenflächen befinden sich in England. Unter dem Einfluss eines nebeligen Klimas, fruchtbaren Bodens, wiederholten Mähens und strengen Jätens erhalten sie diese kurzen Rasenflächen, die so fein wie Moos sind, sowohl weich als auch fest, so eben wie ein Teppich. Nun, im 19. Jahrhundert wünscht sich auch die englische Mittelschicht ein Stück kurzgeschorenes Paradies rund ums Cottage. Bis jetzt war ein solches nur mühselig mit Sense, Sichel und Gartenschere zu erlangen. Der Rasenmäher kommt gerade recht, zumal die Landgesellschaft das Gärtnern zu einem Akt der Naturverbundenheit und neuen Freizeitbeschäftigung erhoben hat. Erfinder Budding prophezeit: Landherren finden es möglicherweise amüsant, nützlich und gesund, meine Maschine selbst zu benutzen. Doch seine Spindelmäher sind anfangs gar nicht so leicht zu handhaben, bestehen sie doch aus schweren Eisenteilen. So dauert es, bis sich die Erfindung durchsetzt. 1832 lizenziert Farabee die Produktion an die Landmaschinenfirma Ransoms in Ipswich, die bis 1840 immerhin gut 1.000 und bis 1858 mehr als 7.000 Rasenmäher verkauft. Bereits 1857 führt die beliebte Wochenzeitung Gardener's Chronicle den ersten Warentest mit 4 Rasenmähern durch. Bald erkennen auch Cricket- und Golfclubs die Vorteile der Mäher. 1902 bringt Ransoms schließlich einen wuchtigen Benzinmäher mit 6 PS auf den Markt. Einen Koloss mit Sitz und Fahrradlenker. König Edward VII. Bestellt gleich 2 Modelle für den Garten des Buckingham Palace. Im 20. Jahrhundert tragen Gesetze in den USA zur Verbreitung des Rasenmähers bei. In den Vorstädten müssen Wohnhäuser fortan in einem Abstand von 9 Metern zum Gehsteig gebaut werden. Da drängt sich ein pflegeleichter Rasen im Vorgarten geradezu auf. In den 1950er Jahren entwickelt der Australier Mervyn Victor Richardson einen benzinbetriebenen Sichelmäher. Dabei schlägt ein mit hoher Geschwindigkeit rotierendes horizontales Messer die Grashalme ab. Der Victor ist bald in 28 Ländern zu haben. Als nächstes präsentiert der Schwede Karl Dahlmann 1963 mit dem Flymo einen Luftkissen-Motorrasenmäher. Und seitdem die Firma Husqvarna 1995 den ersten Mähroboter auf den Markt bringt, ist die automatisierte Rasenpflege beliebt. Mit einem solchen leisen Rasenroboter hätte Edwin Beard Budding auch tagsüber unbemerkt mähen können. Porträt: Hans-Joachim Kuhlenkampf. Einer hat gewonnen. Der Moderator, der dieser Tage 100 Jahre alt geworden wäre, versammelte einst die Deutschen vor den Fernsehern. Kuhli konnte witzig und herzlich sein, aber auch ein scharfzüngiger Zeitgenosse, der sich mutig mit hohen Politikern anlegte. Von Janina Lingenberg. Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, liebes Fernsehpublikum daheim an den Empfängern. Es ist Samstagabend, in den Wohnzimmern der Republik flimmern die Bildschirmröhren um die Wette. Während sich die Mütter vom Showmaster verzückt neben satten Vätern auf die Couch setzen, tummeln sich die Kinder vor den Mattscheiben auf dem Teppichboden. Die Spielshow, die jetzt beginnt, verspricht schon im Titel: Einer wird gewinnen. Eine Ansagerin kündigt den Auftritt des Showmasters an. Ein Orchester intoniert die Eurovisionshymne. Dann steht der Moderator vor seinem Publikum. So tosend ist der Applaus, dass Hans-Joachim Kuhlenkampf gar nicht mit seiner Begrüßung beginnen kann. Der Empfang, der ihm bereitet wird, lässt erahnen, was die nächsten anderthalb Stunden zu erwarten ist, wobei die Zeit nur selten ausreicht. Niemand überzieht so gerne wie Hans-Joachim Kuhlenkampf. Seinen Rekord stellt er mit seiner Quiz-Sendung Kleine Stadt ganz groß Anfang der 1960er Jahre auf. 75 Minuten über die Sendezeit. Erst 2007 wird ein gewisser Stefan Raab mit seiner Show Schlag den Raab den Rekord in den Schatten stellen und gnadenlose 103 Minuten überziehen. Doch Kuhli, wie er liebevoll genannt wird, wäre nicht Kuhli, wenn er nicht mit seiner mangelnden Disziplin in Sachen Sendezeit kokettieren würde. Als er einmal überraschenderweise früher als vorgesehen zum Schluss kommt, witzelt er: Und jetzt überlegt einmal, Kinder, was ihr die 9 Minuten machen wollt. Für solche Sprüche fliegen dem wortgewandten Charmeur, der sich selbst nicht so ernst nimmt und sich selbst als Unterhaltungsfuzzi bezeichnet, die Herzen seiner Fans zu. Frech und keck, souverän und schelmisch gibt er sich. Seine Art macht Kuhlenkampf in den Augen vieler Menschen zu einer Respektsperson und zum beliebtesten Fernsehunterhalter der 1960er Jahre. Es ist das Jahrzehnt, in dem Samstagabende noch Samstagabende sind und die Familie zu festen Uhrzeiten vor dem Fernseher zusammenkommt. Wenn Hans-Joachim Kulenkampff mit seiner Show in den Wohnzimmern aufleuchtet, sind ihm 90% der Zuschauer sicher. Nach einem Intro voller Witze und Lachsalven beginnt die Show, die Kulenkampff selbst mitentwickelt hat. Erstmals wird sie am 25. Januar 1964 ausgestrahlt und bis 1969 laufen, dann noch einmal von 1979 bis 1987. Nach dem Intro treten 8 Kandidaten aus verschiedenen Ländern vor die Kameras und dabei erklingt die Eurovisionshymne von Neuem. Sie inspirierte auch zum Titel der Sendung, denn das Kürzel EWG steht einerseits für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und den europäischen Gedanken, andererseits sind es die Anfangsbuchstaben von »Einer wird gewinnen«. Am Ende der Show bringt ihm sein Butler Herr Martin Schal, Mantel und Hut. Mit miesepetriger Miene kommentiert der Mann die gelaufene Sendung. Witz, Applaus, Kamera aus. In den Wirtschaftswunderjahren produziert Butler Martin Jente neben »Einer wird gewinnen« auch »Zum blauen Bock« und »Ein Platz für Tiere«. Davor trug er, was auch Kulenkampff nicht wusste, die Titel SS-Hauptscharführer und Adjutant im Führerhauptquartier. Aber über die Vergangenheit wird geschwiegen. Und die Kritiker sehen genau darin das Problem. Die Show gaukele hinter den Beinen der attraktiven Assistentinnen eine heile Welt vor und lenke mit dem Scheinwerfer von der nationalsozialistischen Vergangenheit ab. Das hält nicht jeder aus, schon gar nicht die Jüngeren. Dabei ist Hans-Joachim Kulenkampff keiner, der den Hitlerstaat bejubelt hat und sich anschließend als Widerstandskämpfer inszeniert. Kulenkampff ist zeitlebens ein Pazifist und sagt offen seine Meinung. 1959 etwa beginnt er eine Fernsehsendung mit den Worten: »Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren« und führt aus: »In der Bundesrepublik, in der DDR.« Nicht nur für konservative Deutschen ist das ein Skandal, der lange diskutiert wird. Aus ihrer Sicht hätte Kulenkampff »sowjetische Besatzungszone« sagen müssen oder wenigstens »sogenannte DDR«. So aber habe der Moderator einen Unrechtsstaat als gleichberechtigt anerkannt. Kaum ist die Sendung vorbei, gehen Morddrohungen ein und Kulenkampff wird unter Polizeischutz gestellt. Doch er lässt sich auch zu böser Polemik hinreißen. So nennt er 1988 den damaligen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler einen Hetzer, schlimmer als Goebbels, was für Empörung sorgt. Kulenkampff entschuldigt sich kurz darauf, er habe eigentlich CSU-Mann Edmund Stoiber gemeint, was wiederum heftige Kritik entfacht. Aber Kuli gibt sich nicht empfindsam, er habe Nerven wie Waldpfade. Als junger Mann will Hans-Joachim Kulenkampff zum Theater. Dafür bricht der am 27. April 1921 in Bremen geborene Kaufmannssohn mit der alten Familientradition und besucht nach seinem Abitur die Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin. Zugleich treibt er viel Sport, turnt, spielt Tennis, Fußball, Hockey und Wasserball und trainiert sogar für die Olympischen Spiele im Jahr 1940. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, gibt sich Kulenkampff anfangs erstaunlich gelassen, wie er später berichtet: »Ich hatte ja meinem Vater auch nicht geglaubt, wenn er darüber sprach, was er im Ersten Weltkrieg beim Trommelfeuer von Verdun mitgemacht hat. Da dachte ich mir, na ja, wenn's wirklich so schlimm gewesen wäre, säße der Alte doch nicht hier.« 1941 wird er eingezogen, kann aber einer Offizierslaufbahn ausweichen. Heldengemüse, wie die Abzeichen im Volk heißen, sind für ihn nur sinnvoll, wenn sie sich gegen Zigaretten eintauschen lassen. Über seine Kriegserfahrungen in Russland wird er der Autorin Gudrun Glot berichten. Zuerst war es schlimm, dann fürchterlich und am Schluss unvorstellbar. Wie es wirklich gewesen sei, könne man keinem Menschen schildern, weil's keiner glaubt. Und dann führt er doch aus: »Jeden Morgen standen einige Kameraden rechts und links von mir tot und steinhart gefroren in ihren Löchern. Dem Kessel von Demjansk entkamen nur wenige deutsche Soldaten. Kulenkampff musste sich die eigenen Zähne mit einem Messer abschneiden. Ich kann nur hoffen, dass die Konsequenzen aus dieser furchtbaren Tragödie nie vergessen werden.« 1946 trifft er die österreichische Schauspielerin Gertrud Schwarz. Sie heiraten angeblich nach 8 Tagen und zeugen 3 Kinder. Sohn Till stirbt als Kleinkind bei einem Autounfall. Ins Berufsleben startet er als Ansager beim Hessischen Rundfunk, ehe am 29. August 1953 seine erste Show läuft. Wer gegen wen? Auch in Filmen spielt er mit, etwa in Immer die Radfahrer und 3 Mann in einem Boot mit Heinz Erhardt. Zuletzt moderiert er von 1985 bis 1990 rund 2000 Mal die Nachtgedanken. Darin verabschiedet er die Zuschauer mit positiven Denkanstößen und einem Gute Nacht ins Bett. Hans-Joachim Kuhlenkampf stirbt am 14. August 1998 in Seeham, Österreich. In Nachrufen ist vom Charmeur alter Schule und vom Mozart des Plaudertons die Rede. An diesem 27. April wäre Kuhli 100 Jahre alt geworden. Anders als viele Männer, die im Krieg gekämpft und gelitten hatten, war Kuhlenkampf seinen Kindern gegenüber herzlich. 2014 erzählte sein Sohn Kai Joachim: Er war ein angenehmer, ruhiger Mensch, mit dem man intelligent reden konnte, wenn er nicht der Kuhli war. Ohne Scheinwerfer war er richtig gemütlich. Historische Pleiten. Schweinebucht. 1961 genehmigt der neue US-Präsident John F. Kennedy eine heikle Militäroperation. Exilkubaner sollen auf Kuba einen Aufstand inszenieren. Von Katharina Behmer. Es gibt gute Pläne, es gibt schlechte Pläne und dann gibt es noch Geheimpläne. Die können gut oder schlecht sein. Das merkt man aber erst später. Wenn alles wie am Schnürchen läuft, bleibt der Coup geheim, aber wenn es aus dem Ruder läuft, dann unter den Augen der Weltöffentlichkeit. So auch die Idee, die US-Präsident Dwight D. Eisenhower zusammen mit dem Geheimdienst CIA ausheckt. Kuba ist ihm ein Dorn im Auge. Dort hat der Revolutionär Fidel Castro den Diktator Batista gestürzt und mit dessen USA-freundlicher Politik gebrochen. Seither setzt Castro mehr und mehr den Kommunismus durch, liebäugelt gar mit der Sowjetunion. Da muss sich doch etwas machen lassen, eine Intervention, besser eine Invasion. Doch solche Fremdeinmischungen sind verpönt. Wie wäre es also mit der Inszenierung eines Vorfalls auf Kuba, bei dem die USA zu Hilfe eilen könnten? Frisch im Amt als US-Präsident ist es Eisenhowers Nachfolger John F. Kennedy, der Mitte April 1961 etwa 1300 Exilkubaner in die Schweinebucht schickt. Dort sollen sie angreifen und den Anschein erwecken, das Volk selbst richte sich gegen Castro. Die Offensive wird rasch niedergeschlagen und der Hilferuf an die USA nie abgesetzt. Die gescheiterte Aktion trägt so offensichtlich die amerikanische Handschrift, dass sich Kennedy 4 Tage später dazu bekennen muss. Der Staatsstreich ist misslungen und Kuba nähert sich noch mehr der Sowjetunion an. Sie hörten Menschen, Ereignisse, Epochen. Geschichte. Die Plantagenets. Englands blutigste Dynastie. Von Richard Löwenherz zum Schottenschlechter Eduard I. Gelesen von Clemens Benke. Für Saga Egmont.